wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up hope, the tribe of the dream has risen again! Maybe this company will be better after Vince McMahon's death. And the rest of his stupid family. That I, and I alone, am the best in the world at everything I do. But what you are is a Kung Pao bitch. Hallo und herzlich willkommen zu Talk of Personality Special Guest, beziehungsweise starring Dr. Valentine und Gold Ninja. Hallo, Golden Ninja. Hallo, ja. Hallo. An dieser Stelle. Ja, an dieser Stelle auch hallo. Wer jetzt nicht weiß, von was ich gerade gesprochen habe, der hat eine ganz einfache Option. Ihr geht auf cultofpersonality.de und hört euch die letzte Reality-Check-Folge an. Dann eröffnen sich da euch Untiefen, mehr oder weniger, und erklärt auch, warum Chris jetzt Golden Ninja heißt und ich Dr. Valentine. Chris. Golden Ninja, bitte. Ich möchte, dass man auch richtig ausspricht. Ach so, ja? Ich habe Golden Ninja mir aufgeschrieben. Ist das falsch? Du hast Golden Ninja in der Sendung gesagt. Siehst du. Das werden wir nie rausfinden. Das ist sozusagen, das wird das Mysterium dieser Sendung bleiben, für immer. Ja. Heißt der nun Gold Ninja oder Golden Ninja? Wir wissen es nicht. Wie würdest du dich selber lieber nennen? Horst. Horst Ninja, hallo. Golden Horst. Chris. Ricky Mäuschen. Hallo, 3 Stunden Raw. Schreib mal gar nicht. Ich hab's gerade fertig geguckt. Gerade fertig. Vor 10 Minuten bin ich durch. Ja, du hast es gut. Ich hab's heute Morgen live gesehen. Von 2 bis 5 Uhr habe ich mich durchgequält. Jetzt im Nachhinein ist mir immer noch nicht ganz klar, warum es eigentlich genau 3 Stunden mir ist es klar, warum. Sag mal. Also ich denke mal, die müssen ja mit dem USA Network so schon mal ein bisschen perspektivisch denken. Und da haben sie sich gedacht, hier kommen nach WrestleMania vor Extreme Rules, dann machen wir mal die Draft Lottery. Ja gut, aber das ist ja wohl ganz schlecht geplant. Wenn man das dann nicht hinbekommt, vielleicht ein bisschen, so ein Ticken, ein interessanteres Programm darzustellen, als wie einfach nur Matches 5 Minuten länger zu machen als sonst. Es gibt ja dieses Jahr keine Draft Lottery. Ja, ist doch egal, aber ich kann doch die Show trotzdem ein bisschen geiler machen. Muss man denn da einfach nur ein Match 5 Minuten länger machen und jedes Segment die Leute schon langsamer sprechen lassen? Allein das CM Punk Chris Jericho Segment ging ja, glaube ich, in 1 Stunde. Fand ich super. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es schlecht war. Ich sage ja nur, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Hast du gesagt, hast du nicht gehört? Das war übrigens eine Kritik bei den Kommentaren, dass wir uns immer anschreien, die Waschweiber. Dazu kommen wir später, würde ich sagen. Wir haben heute nämlich eine volle Sendung für euch. Wir werden natürlich Raw ein bisschen besprechen. Extreme Rules werden wir beide uns ein bisschen angucken, was da so auf uns zukommt. Ich habe mir die Pre-Show schon mal runtergeladen. Und ist spannend. War gut, ja. An der Stelle muss ich darauf hinweisen, dass der Chris da Konnektionen hat zu YouTube. Deine Röhre, da ist er mit dabei. Ein paar News haben wir, aber das haben alle anderen auch. Und dann habe ich heute noch mir ganze 3 Punkte aufgeschrieben, die ich ansprechen will, von denen ich 2 ganz wichtig finde, dazu später mehr. Und als allererstes, Chris, bist du jetzt hier mit einem Monolog gefragt. Denn der Chris war bei Schöne Ecken, wer es nicht kennt, ein Podcast aus Hannover, allerdings nicht nur für Hannover, sondern für alle. Chris, du warst bei Schöne Ecken. Erzähl doch mal, wie du uns dort vertreten hast. Also das Schöne Hecken... Schöne Hecken. Das Schöne Hecken-Hörertreffen war an der Erich-Kästner-Gesellschaft. Viel besser wäre natürlich gewesen, wenn du bei dem Podcast Schöne Schnecken gewesen wärst. Aber naja, gut. Ja, der ist nächste Woche. War in der Erich-Kästner-Gesellschaft, das ist so eine kleine Galerie bei uns in Hannover. Und da haben mich und mein Kumpel sich schon gedacht, scheiße, wir sind, glaube ich, nicht die richtigen jetzt für dieses Gemäuer. Wir haben dann so einen VIP-Pass gekriegt mit dem Codewort, ja, halte ich fest, mit dem Codewort Urin. Ach nee. Schöne Ecken Hörer treffen. Schön. Dann muss ich mir erst Mühe dann ist geben. Man reingekommen, wirklich. Echt? War wahrscheinlich kein Platz sonst mehr. Nee. Also die Türsteherinnen, die auch diese Bänzel verteilt haben, waren 2 recht adrette Asiatinnen, die uns gut. Absolut K.O. geschlagen hätten, bin ich mir auch sicher. Waren geile Weiber da. Das ist so das Erste, was mir in den Kopf poppt an dieser Stelle. Es waren viele überprivilegierte Weiber da. Wir waren die einzigen Nicht-Studenten, ist uns aufgefallen. Ja, das ist ja nichts Schlechtes, per se. Nee. Ich kann natürlich jetzt hier dich nicht zu sehr in die Mangel nehmen. Die Möglichkeit besteht ja, dass der ein oder andere, der bei diesem Hörertreffen dabei war, mithört. Deswegen frage ich dich jetzt einfach nur noch mal so eine Frage durch die Blume durch. War fickbares Material am Start? Absolut. Okay, also das ist doch dann schon mal abgehakt. Aber die Sauerei ist ja, sie haben uns in der Galerie auch noch so interviewt und ich habe da richtig geplackt. Ich habe geplackt bis zum Abwinken, also wirklich. Was ihr an der Stelle nicht wissen könnt, die Jungs von Schöne Ecken haben auch schon einen Teil von dem Hörertreffen hochgeladen und man hört ja. In dem Fall ist Chris Plack ungefähr 2 Sekunden lang. Ja, aber er ist da und ich bin der Einzige, der Pops zieht. Ja, aber von 4 Placken kann da nun wirklich nicht die Rede sein. Ja, weil ich dachte, das habe ich schon getan. Ja, das ist ja Denken, du. Das ist nichts. Also das mit den Placken hatte ich gedacht, das habe ich vorher schon abgewickelt. Wie und auf der Hinfahrt oder was? Tausendmal dich erwähnt, mich erwähnt, den Tobi erwähnt, cultofpersonality.de erwähnt. Ja, auf der Hinfahrt im Auto. Das war natürlich, vom Timing her, scheiße. Ja, gut. Chris, da muss ich mal auch. Also ist ja auch Quatsch. Ja, aber deswegen spreche ich das ja hier an. Ja, nee, aber geht mal ruhig auf schöneecken.de und hört euch das mal an. Gegebenenfalls auf schöne Schnecken. Und wie fandest du mich da? An. Fandest du meine Performance zwischen den ganzen Eierköppen? Ja, also das muss man schon sagen, ist schon outstanding. Also es ist wirklich, also man hat wirklich so ein bisschen das Gefühl, als ob die mehr oder weniger sich gerade überhaupt zum ersten Mal in normalisierten sozialen Gefilden bewegen. Vielleicht kennen die sonst irgendwie nur so 20 Quadratmeter Räume. Ja. Also es hört sich schon ein bisschen freakig an, muss man dazu sagen. Alle arbeiten irgendwie bei der Uni, das heißt offensichtlich nie im Studium richtig fertig geworden. Dann das Hobby zum Beruf gemacht sozusagen und bei der Uni angefangen zu arbeiten. Aber ich möchte ja gar nicht hier vorverurteilen, die Jungs und Mädels, die da vor Ort waren. Nur eins kann man definitiv sagen, Chris. Du warst, unterhalten kann man die anderen gar nicht nennen. Deswegen kann ich nicht sagen, dass du unterhaltender warst als die anderen. Ich würde einfach mal sagen, du warst wie reingeschnitten. Also du bist so mehr oder weniger aufgefallen durch Lebhaftigkeit. Also, durch Lebhaftigkeit, ne? Also da definitiv mal ein Bonuspunkt von mir an dich. Als ich das Mikro bekommen habe, war auch mein erster Monster-Gag, ja, weil wir haben am Anfang zur Begrüßung einen Club Mate bekommen. Natürlich mein Mega-Gag. Ich bin nur hier beim Hörertreffen, weil ich einen Club Mate for free haben wollte. Ja, und das nehmen sie dir heute noch übel. So kam erst auch nicht so gut an, der Gag, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Reaktion war wirklich so, oh, was für ein Schwein. Also das war, glaube ich, wirklich eher so ein bisschen negativ. Nee, aber sind der Cornelis und der... Wie heißt er, der andere? Helge. Helge heißt er. Sind super Typen. Die wollen jetzt in ferner Zukunft, die haben jetzt einige andere Projekte in anderen Städten, die wollen sie erstmal verwirklichen und dann wird da auch was mit uns passieren. Apropos Projekte, mein Gott, waren das viele P's in einer Anmoderation. Auch Cult of Personality hat ein neues Projekt in der Pipeline. Eins? Naja, ich möchte ja erstmal, Chris, halt mal die Füße still. Jetzt pass mal auf, wie ich das aufbaue hier. Und zwar nennt sich das Places. Viele werden sich jetzt fragen, was erwartet uns denn bei Places? Das klingt schon unglaublich gut. Sag mal, das kann sich ja eigentlich nur der Ricky überlegt haben. Ist richtig. Und was euch da erwartet, das wiederum da, also bis jetzt ist mein Brainstorming nur zum Namen, hat das geführt. Bis jetzt, was da passieren wird, weiß ich nicht. Ich habe mir halt einfach mal den Namen schützen lassen. Places, könnt ihr mal gucken, könnt ihr nirgendwo mehr jetzt kriegen. Und jetzt zu deinem Projekt. Chris will nämlich also mit dem Tobi. Sollen wir das machen. Heute schon ansprechen, Chris? Ist natürlich gefährlich, wenn der Tobi. Ich will das noch gar nicht ansprechen. Dann lass uns ein bisschen vage drumrum reden. Ja, also Chris und Tobi, die wollen da was machen. Nackt. Und wird nicht schlecht. Ja. So kann man sagen. Chris, ich würde sagen, wir stürzen uns direkt mal ins Getümmel. Ja. Zu Raw. Mhm. Ich weiß nicht, wie genau du diese Ausgabe verfolgt hast. Was mir aufgefallen ist, der gute Teddy Long mit so Live-Segmenten hat er seine Probleme. Er hat erstmal gesagt, als er John Cena in die Halle bat, hier ist der 2-time WWE Champion and the 10-time WWE Champion. Was mich dann natürlich erstmal ein bisschen verwirrt hat. Wie ging's dir in diesem Moment? Ich habe den kleinen schwarzen Mann ins Herz geschlossen. Ja, wie die Kollegen von Red sagen, die Schildkröte des Wrestlings. Und das ist irgendwie auch nicht abzustreiten, finde ich. An dieser Findest Stelle. Du den so schlimm? Ja, er packt ihn ab. Und ich finde ihn wahnsinnig langweilig. Er ist einfach der Schlimmste. Ich finde ihn gar nicht so nervig. Doch, findest du wohl. Er ist einer der schlimmsten, finde ich, Personen, so die da vor der Kamera rumspringen. Also persönlich kenne ich ihn nicht, aber einfach das, was er da so rüberbringt, ist halt... Aber du kennst ihn persönlich nicht? darüber, dazu möchte so ich Urteil? Mich jetzt nicht äußern. Dazu mehr vielleicht in Places. Du verstehst, was ich meine. Nee, aber ich finde ihn halt, der bringt mir nichts. Also wenn er nicht da ist, fehlt er mir nicht. Und wenn er da ist, geht er mir auf den Sack. Kann man unterm Strich sagen, lieber nicht. Hat er alles richtig gemacht. Hat alles richtig gemacht. Wenn er ein nerviger Heel sein sollte. Ja, Cena kam dann zum Ring, ne? Das hat er gemacht. In seiner eigenen Art und Weise. Watschel gegangen, wie immer. Ist was er, hat er da am Anfang geplappert? Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht zugehört. Was hat er denn geplappert? Gar nicht verstanden. Ja, siehste, von daher weiß ich nur, dass Edge dann kam und eine relativ motivierte Rede gehalten hat. Die fand ich eigentlich ganz okay. Hab nicht ganz kapiert, was er mir eigentlich sagen will. Warum muss John Cena unbedingt gewinnen? Hast du verstanden, warum der unbedingt gewinnen muss? Ich hab verstanden, was er wollte. Er wollte halt die Ehre der festangestellten WWE-Stars retten. Weil das so Leute also, jetzt wie The Rock, ich glaube, den meint er so ein bisschen auch, und Brock Lesnar, die einfach nur für ein Jahr kommen, in Anführungsstrichen, und da einen großen Paycheck abholen wollen, sind ja nicht wirklich feste Leute der WWE. Muss ich jetzt kurz nochmal verdutzt zusammenfassen? Also derjenige, der jetzt einen WWE-Auftritt seit einem Jahr nicht mehr hatte, möchte sozusagen in die Bresche springen für die, die jeden Tag da sind. Ja, naja, er ist ja auch, hat ja auch einen Grund, warum er nicht mehr da war jetzt. Ja, aber das erklärt immer noch nicht ganz so, warum John Cena... Mensch, er ist rausgegangen und hat zu Cena gesagt, du alte Schwumse, ich kenne dich doch ganz anders, du warst mein größter Rivale. Wann war das eigentlich? Mach doch mal, Kind. Wann war John Cena ganz anders? Nee, er hatte eine Kette um. Was sollte das denn? Ja, weiß ich auch nicht. Er hat das ja nur als Schlagprügel genutzt. Wer weiß, was in John Cenas Kopf manchmal vorgeht. Ich will das auch vielleicht, ist vielleicht auch bei Places dann zu erfahren, ja, was mit den Ketten passiert. Nein, aber ich möchte trotzdem hier nochmal zu Edge gehen. Du bist mir jetzt da zu schnell rausgeschlüpft. Fand ich an und für sich, was Edge so gemacht hat, geil. Also Edge hat gut... Er hatte eine feuchte Aussprache, ist dir das aufgefallen? Ja, kenne ich. Deswegen habe ich ja so einen Popschutz vor meinem Mikrofon, sonst hätte ich ständig Stromausfälle zu beklagen. Aber jetzt nochmal zurück, ganz wirklich, also ich verstehe nicht, warum Edge da rauskommt und Cena zum Aufwecken bringen möchte und einfordert, dass John Cena ja jetzt gewinnen muss. Aber warum denn? Für mich ist das auch klar. Du weißt, also ich habe ja den heißen Draht zu Vince und für mich ist das auch klar. Sie hatten jetzt natürlich, warum auch immer, sag mal Ricky, warum machen sie denn keine Draft? Ja, wahrscheinlich, weil ja eh jeder da rumspringt, wo er will. Ja, aber lass doch ihr SmackDown ein bisschen stärken und dann kommen die ja eh zu Raw rüber. Es juckt aber sowieso keinen, weil ja, wie gesagt, eh die Leute rumspringen. Doch mich am 2.11. Ja, da warte mal ab, da wird die alten, obwohl du bist schon gut dran, du hast immer einen Alberto Del Rio und auch einen Randy Orton, das ist schon mal nicht ganz schlecht. Ja, und aber Sheamus, Daniel Bryan. Wollte. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch wissen. Sie hatten mit Sicherheit geplant, dass das die Draft-Lottery-Show wird und jetzt haben sie gemerkt, aber wir machen ja gar keine, Alter, Kacke. Jetzt müssen wir irgendwas Besonderes machen. Edge. Bitte, Edge. Und das war der einzige Grund. Ja, Chris, aber da frage ich dich nochmal. Warum? Und darum geht es mir ja, warum egal, ob Edge... Weil da, nein, du verstehst meine Frage falsch. Denn so. Edge ist gar nicht mein Problem. Finde ich ja gut, dass Edge da ist. Mein Problem ist, wer auch immer das sagt, aber warum wird mir jetzt gesagt, dass John Cena unbedingt gewinnen muss? Aus welchem Grund? Warum ist das jetzt anders als wie zum Beispiel letzte Woche gegen Lord Tensai? Ja, sag mal, er muss gewinnen, um die Ehre zu retten. Wessen? Des Lockerrooms, das da nicht so hinterhergelaufen, da kommt der mal Bock drauf, hat einen bedingten Paycheck abzu. Das ist aber dann schlecht verkauft worden, denn die Heels zum Beispiel, oder John Laurinaitis, ist ja eigentlich auf Brock Lesners Seite, genauso wie David Otunga. Ich gehe davon aus, dass die Heels auf der Seite von John Cena sind. Ich habe in einem anderen Podcast heute eine Theorie gehört, die ich jetzt hier mal so einen Raum werfe. Die möchte ich gar nicht für mich werten, sondern einfach mal so einen Raum werfe, ob die WWE vielleicht mit John Cena so eine Art kleine Losing Streak plant. Das ist und das aber nicht aussprechen möchte. Also so mehr oder weniger kleine Tipps gibt. Das ist hier eine Losing Streak, aber so richtig sagen wollen sie es nicht und hoffen, ja, aber einfach, sie haben's dass man doch selber gesagt. Draufkommt. Sie haben es doch gesagt, als er reinkam. Da haben sie doch irgendwie ein paar Niederlagen aufgezählt. Da hat Cole doch gesagt, kann er sich regroupen zu Extreme Rules. Ja. Ja. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Na gut, aber irgendwie, also wie gesagt, so richtig... Also ist schon auffällig, diese Losing Streak. Vor allen Dingen jetzt letzte Woche gegen Lord Tensai. Macht mir vor allen Dingen Angst im Hinblick auf Extreme Rules am Sonntag. Naja, durch die Stipulation, die da jetzt Brock bekommen hat, ist das ja schon merkwürdig alles. Ja, nicht, dass die da auf so komische Gedanken kommen, aber da kommen wir nachher noch dazu. Gut, also Edge können wir, denke ich mal, abschließend sagen, hat das Segment bereichert. Ja. Von Logik wollen wir jetzt hier nicht sprechen. Aber nimm das Geschenk doch einfach mal an, Ricky. Es tut mich da schwer mit John Cena, da frage ich doppelt. Das ist die WWE selber schuld. Muss ich an der Stelle sagen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt nicht jedes Match hier einzeln bewerten. Wenn du dazu noch was sagen willst, kannst du das dann immer, was weiß ich, so nach 18 Uhr machen. Was ich dann als nächstes für mich als besprechenswert fand, Chris Jericho, CM Punk. Die Geschichte mit, dass Chris Jericho CM Punk ein Geschenk zukommen gelassen hat. Ja, ein sehr, Präsentkorb. Ein sehr beeindruckender Präsentkorb. Wenn man zum Beispiel Tobi heißt, der wäre wahrscheinlich vom Hocker gefallen vor Freude. Du hast vorhin schon gesagt, weiß gar nicht, ob es jetzt hier im Podcast war oder off-air, keine Ahnung, das kannst du aber einfach nochmal sagen. Du fandest es insgesamt, und ich will das ganze Ding einfach mal zusammenfassen jetzt in diesem Sprachsegment, fandst du gut? Ich fand das gut, ja. Soll ich das jetzt zusammenfassen? Kannst du gerne tun. Also, es war ja natürlich klar, dass Punk ihm nur was vorspielt. Und es fing ja an, dass Jericho ihm da diesen kleinen Präsentkorb geschenkt hat. Und dann irgendwie nach dem Match gegen Kofi Kingston, warum ist eigentlich A-Rai gekommen? Das habe ich mich auch gefragt. Also von allen, vielleicht haben sie sich gedacht, den kennt man am wenigsten. Und kann man dann später nicht irgendwie festlegen, ja, du hast doch Chris Jericho den Tipp gegeben, sondern das wird dann einfach vergessen. Viel sinnvoller wäre natürlich gewesen, wenn zum Beispiel jemand ihm den Tipp gegeben hätte, mit dem CM Punk vielleicht danach fäden könnte. Um schon so einen kleinen Aufbau für eine neue Fehde zu starten oder so. Vielleicht war es ja A-Rai. Ja, ja. Habt ihr die große Fehde, Punk gegen Rai? Mit Sicherheit. Ja, und dann hat er ihn halt in seiner Umkleide Jack Daniels schlürfen sehen aus dem Pappbecher. Was auch sehr stilvoll ist. Ja, und ja, auch eine super Sequenz dann, wo war das Teddy Long, der gesagt hat, hier, du musst den Drogentest im Ring machen? Ja, ne? In der Kabine von Punk? Ja, genau. Ich habe gerade überlegt, weil davor war ja noch, habe ich das Segment noch im Kopf gehabt, dass Chris Jericho zu John Laurinaitis gegangen ist und gefordert hat, dass CM Punk den Titel abgeben muss, weil er Alkohol trinkt. Natürlich. Steht nämlich so eine Wellness-Policy. Sollten wir noch erzählen, irgendwie, dass Eve Torres jetzt irgendwie auch eine... Da kommen wir später dazu. Warum? Weil ich das Chris Jericho-Segment jetzt bespreche. Verdammte Scheiße. Immer dieses Rum... Das wurde uns auch kritisch angemerkt, dass wir zu viel hin und her springen und immer wieder einen Faden verlieren. Jetzt kommst du mit Eve. Und übrigens, dass ich mich wieder aufrege, auch das wurde uns angekreidet. Ach so, ja. Wenn ich übrigens gerade beim Aufregen bin. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. Mhm. Was mir wirklich tierisch auf den Sack geht, ist dieser Scheiß mit den Handys. Das geht mir... Jetzt das, ich, egal, das ist ja schon Facebook in der Sendung, ne? Wo du nur noch bist, egal wo du bist, du hast nirgendwo mehr einen ordentlichen Empfang. Ich komme schon damit klar, ja, dass bei so einem Apple-Handy nicht immer der Empfang Gold wert ist, sage ich jetzt mal. Aber dass es hier noch Landstriche gibt, wo man noch nicht mal normalen Handyempfang hat. Also das kann doch einfach nicht kommst wahr sein. Kommst du denn jetzt, wie, was? Keine Ahnung, ich reg mich nämlich immer noch auf. Ich habe heute einen halben Tag keinen Handyempfang gehabt. Entschuldigung. Chris Jericho ist dann also im Ring. Sagst du zu mir, ich schweife ab? Chris Jericho stand dann also im Ring. Ich glaube, da warst du stehen geblieben. Nee, Punk hat noch irgendwie super eine Sketchanlage gemacht in der Umkleide und hat irgendwie getaumelt und hat mit dem Stuhl rumgefeuert. Das fand ich alles super. Hat er super gemacht. Er hat sie, glaube ich, auch extra so ein bisschen im Bart stehen lassen, ne, damit er ein bisschen versüffter aussieht. Ja, also das in der Kabine fand ich noch gut, aber als er dann rauskam, fand ich es ein bisschen schlecht gemacht. Ja, es war sehr lang, ne? Und mit den Cops. Das haben sie gesagt, Detroit's Finest, und da wurden sie auch direkt ausgebuht. Logisch. Ja, das war ein bisschen heftig. So. Mach das mal aber in Berlin. Mal ganz im Ernst, ey, das Alphabet rückwärts, so aus dem Stehgreif, ist eine Ansage. Ja, hat er aber dann später trotzdem nicht geschafft. Hat er bravourös gemacht und hat noch ein bisschen Dolph Ziggler gemarkt. Hast du das gesehen? Nee. Da muss ich auch noch was dazu sagen. Und jetzt verfluch mich. Das ist das dritte Mal in Folge, dass ich bei einem CM Punk-Segment einschlafe. Was? Ja. Das dritte Mal in Folge, ich kann das nicht erklären. Also in London war es nicht der Fall, da hat er kein so Mittelsegment gehabt wie diesmal, sondern die Woche davor, die Woche wiederum davor und heute. Immer wieder bin ich eingeschlafen. Wenn ja, es war ein bisschen nervig, so er sollte halt diese ganzen Tests machen, da auf einer Linie laufen und das Alphabet und rückwärts gehen und so. Ja, und dann hat er auch irgendwie alle überall versagt und dann natürlich hat er den Titel abgegeben und Dann hat er nochmal Jericho gezeigt, wie geil er ist. Hat irgendwie rückwärts auf der Linie gehend das Alphabet gesagt und war eine super Szene. Ich fand das geil. Ja, insgesamt habe ich auch kein schlechtes Gefühl gehabt bei dem ganzen Ding. Ich finde überhaupt, also, die Storyline ist bis jetzt im Tiefschlaf, okay. Hattest du ein gutes Gefühl, ja? Nein, insgesamt so das Gefühl zur Storyline, also da gab es ja schon deutlich schlechtere Storylines, was man natürlich an der Stelle wieder so ein bisschen anmerken muss, hier so anmerken, natürlich nicht anmerken, dass Chris Jericho, also warum er jetzt nochmal dieses Rückmatch verdient hat, habe ich noch nicht ganz verstanden, weil er wurde clean besiegt per Aufgabe bei WrestleMania. Und es war ja jetzt nicht so, dass CM Punk ihn herausgefordert hat, sondern Chris Jericho hat selber dieses Match bei John Laurinaitis beantragt, mehr oder weniger. Und dann auch noch die Stipulation festgelegt. Also das geht mir dann wieder als Logiker hier in dieser Sendung nicht so ganz in den Kopf rein, warum und weshalb. Aber da muss man sich bei der WWE nicht drum kümmern. Was man sagen muss, Chris Jericho durfte wenigstens gegen Kofi Kingston heute gewinnen. Das war nicht schlecht. Und insgesamt das Segment von mir, Daumen nach oben. Kann man so sagen. Ne? Kann man so sagen. Ich fand das auch gut. Ja, also das, trotzdem, ich greife es trotzdem CM Punk an, dass er, ja, also er hat irgendwie so ein bisschen Momentum verloren im Vergleich zu vor einem Jahr oder so. Also das ist, klar, du kannst. Ja, also er hat jetzt natürlich wieder mit dem WWF Universe hat er schon wieder ein bisschen gepunktet. Wo sie so zu spät gebliebt haben. Genau. Ja. Gibt ja alles zu spät. Bei Piss, bei alles. Irgendwas war nämlich noch, genau, irgendwo musste nochmal gepiept werden, das haben sie dann auch nicht geschafft. Sei es drum. Ja, bei Balls haben sie gepiept, auch zu spät. Stimmt, bei Balls haben sie gepiept. Wer weiß, was danach das Wort war, vielleicht war das noch schlimmer als Balls. Ja. Dann hast du schon angesprochen, Eve ist Executive Administrator, was, glaube ich, ein Geschäftsführer sein soll oder sowas, oder? Ja, fragt man sich natürlich jetzt von was. Ja, ist doch mal erstmal egal. Hauptsache, sie ist... Hauptsache erstmal Geschäftsführer. Ja, also ich würde jetzt per se erstmal auch an ihrer Stelle einfach mal annehmen. Sie durfte ja dann später schon wichtige Entscheidungen treffen. Ja. Was, also ich würde schon sagen, prägende Entscheidungen. Zum Beispiel das Titelmatch zwischen Beth Phoenix und Nikki Bella als Lumberjack-Match aufwerten. Muss ich dich was fragen? Ja, ja, mach mal. Sagt dir das Wort Camel Toe was? Was bitte? Camel Toe. Camel Toe. Kamel. Arsch oder was? Fuß. Kamelfuß. Nö, warum? Was ist denn damit? Ist das eine Anspielung auf mich? Das ist eine Anspielung auf Nikki Bellas Outfit. Stimmt, also die Bellas, seitdem sie da diese komischen Anzüge anhaben, Weltklasse. Ich fand sie eigentlich damals in ihren alten Outfits geiler. Anders kann was? Ich ja. Nicht diese Strampelanzüge von Royal Rumble, sondern davor, dieses Bikini-mäßige. Ja, die waren auch hot, aber die sind auch nicht schlecht. Ist schon, ja gut, ich meine, die stechen halt einfach schon optisch, also da, die könntest du natürlich... Warst du mich jetzt wegen, du weißt nicht, was Camel Toe ist? Nee, was soll ich denn nicht wissen? Google das mal dann weißt du, was ich meine. Ich bin ja in der Live-Sendung, ich google doch jetzt nicht. Warte, ich google das mal. Sonst auch nicht. Ich google das mal. Also. Ja, was sagt man dazu? Da hat Beth Phoenix den Titel verloren, völlig ohne Grund. Sie haben da jetzt so eine Verletzungsengel mit eingeschrieben und... Hat ja, sie gut verkauft, wie ich finde. Ja, ich hab jetzt schon gehört, dass sie sich vielleicht sogar, also bei dem Engel unabsichtlich verletzt haben soll. Also tatsächlich sich dann verletzt haben soll. Echt? Ja, also es ist nur eine Vermutung, ist keine gesicherte Aussage oder so, aber es könnte wohl so sein. Also wenn ich hier übrigens Camel Toe eingebe, dann kommen bei mir schlecht rasierte, also dann sieht man halt diesen Eingang zu Lust. Genau, das nennt man dann halt, wenn man Klamotten anhat und trotzdem was sieht. Dann sag ich, da sieht man deinen Ritz oder deinen Schlitz in dem Fall. Bin ich nicht so brüde? Bist du nicht? Bin ich nicht. Tja, ich schon. Na gut, auf jeden Fall haben wir eine neue Divas-Championess. Ein bisschen schade, ich hätte ja bei Phoenix schon gern diesen Rekord der längsten Divas-Championess gegönnt, oder? Absolut. Kann man so sagen. Zumal die Rekordhalterin auch gar nicht mehr im Roster ist. Maris, hätte man ja auch noch was Schönes mit aufbauen können. Maris, ganz genau, ist nicht, aber es ist auch irgendwie erbärmlich, oder? Bevor ich das hier ausführe, habe ich noch eine Information. Weißt du noch mal ab, meinst du? Ich habe noch eine Information gehört, warum man den Titel auch noch wechseln lassen wollte. Und zwar soll es wohl so sein, und das erfahrt ihr jetzt brandheiß hier nur bei Talk of Personality, dass Nikki Bella den Titel jetzt für ein paar Wochen halten darf, dann von Karma weggesquasht wird und Karma diesen Titel gewinnt. Und damit wollte man natürlich aus dem Weg gehen, dass Karma bei Phoenix besiegt, so dass man dieses Dream-Match in ferner Zukunft, also das soll nicht zum Beispiel Richtung SummerSlam schon so weit sein, sondern eher in ferner Zukunft, dass man dann dieses Dream-Match sich noch aufbewahrt. Das soll eine Überlegung sein. Es sah natürlich auf den ersten Blick so aus, als wäre der Titelgewinn für Nikki, also für die Bella-Bitches, ein nettes Geschenk für eine Vertragsverlängerung. Ja, ja, das kann schon sein. Aber der Hintergedanke ist offensichtlich, heißt es, dass Karma zurückkommen soll in wenigen Wochen. Jetzt sind ja beide Divas Championesses. Genau. Ne? Gab's noch nie. Ist ja auch schwierig. Gab ja, glaube auch noch nicht so viele Zwillinge, oder? Kane und Undertaker. Aber gut, die haben auch Brüste. Ja gut. Was sagst du eigentlich dazu, dass The Rock zum Action Star of the Century gewotet worden ist? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Was ist das für ein Titel? Ein schöner. Wer vergibt den? Jury. An der Stelle ist für mich die Diskussion und auch Beredung. Ich habe nur den Tweet gelesen von Rocky, dass er verdammte Scheiße. Ja, was soll der mir das sagen? Er wurde zum Actionstar des Jahrzehnts gewählt. Ja, was weiß ich, wenn das von Playmobil gemacht wird, dann ist es halt nicht ernst zu nehmen. Actionstar des Jahrzehnts, so ein Blödsinn. Ja, vor allen Dingen ist das Jahrzehnt ja erst 2 Jahre alt. Ist doch totaler Schwachsinn, sowas. Mann, hier erzählt man mal irgendeine News und man wird hier beleidigt durch und durch. Weißt du, was scheiße ist? Das sieht doch keine Sau, The Rock Actionstar des Jahrzehnts von was weiß ich, irgendwie so ein Schmierblatt Coupé oder was hat das gewählt? Und zur Auswahl stand wahrscheinlich noch Schimanski und irgendwie hier der Zwerg von Cobra 11. Und dann ist The Rock. Der Zwerg von Cobra 11. Ja, was weiß ich, wie der heißt. Und dann ist irgendwie The Rock hier super, okay. Chris, das war ein schlechter Beitrag. Ja, dann nehme ich die News wieder zurück, wenn Nimm die zurück. Lass uns über Brock Lesnar sprechen, Mensch. Brock Lesnar. Brock Lesnar, das ist der Große. Kenn ich nicht. Wie fandst du das mit Josh? Brock Lesnar kommt in die Halle gelatscht. Da hat er den Josh Matthews ja, durch die Balustrade gepfeffert. Aber schwupps, grandios. Trending worldwide. Aber grandios, wie er es gemacht hat. Und, ja. Und erstmal muss ich sagen, Brock Lesnar, wie er das wieder drauf reagiert hat, weil die Frage war wirklich total bescheuert. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber es war halt so eine typisch dumme Frage, die immer gestellt wird bei der WWE. Ja. Und ich fand einfach, wie Brock Lesnar reagiert hat, hervorragend. Ja. Und hab letzte Woche schon mal gehört, was hältst du von der Idee, dass Brock Lesnar jetzt jedes Mal in die Halle kommt, wenn irgend so ein schwachsinniger Scheiß passiert, wie zum Beispiel hier Hornswoggle und Bruce Clay, dass die da rumtanzen, kommt Brock Lesnar, squasht die, haut die auf die Fresse. Findest du das schwachsinnig? Die Frage nehme ich nicht ernst. Oder wenn die drei Stooges oder so da am Ring sind, dass dann nicht Kane kommt, sondern Brock Lesnar, die einfach aufs Maul schlägt. Ich glaube, das wäre doch großartig. Das könnte ihm einfach immer, Brock Lesnar zerstört Schwachsinn. Hast natürlich das Problem, dass du spätestens in 3 Wochen nur noch 20 Minuten Shows hast. Bei Raw, das ist dann der Nachteil in dem Moment. Aber das habe ich gehört von Brian Alvarez als Idee, fand ich gut. Muss man dir mal anmerken, der gute Brian Alvarez mit einer guten Idee. Und Josh Matthews hat ja auch dann ordentlich mal seinen Kopf da an diesen Alu-Balustraden. An die Alu-Verperlung geschlagen, ja. Sah schön aus. Hat er gut gemacht, der Brock. War wunderschön. Also wenn es so einfach ist, Trending Worldwide zu sein, dann mache ich das morgen auch. Mit deiner Frau oder was? Ja, wieso fragst du jetzt so komisch? Nö, nur weil da bist du definitiv trending. Bei der Bild oder so. Verrückter Koch in Hannover. Dann mit so einem John Cena-Shirt an. Wrestling-Fan, Catch-Fan. Catch-Fan. Und dann lasse ich, wenn sie bei mir eine Razzia machen, was das für ein kaputter Typ war, lasse ich auf dem PC Counter-Strike laufen. So. Na dann, aber da kann es gut sein, dass die da echt für dich nochmal die Todesstrafe einführen, du. Das würde ich nicht, nicht machen. Ich bleib mal kurz hier noch bei Brock Lesnar, ja. Um mir auch das Tempo zu fokussieren hier weiterhin. Wir haben ja heute noch so viel vor und schon 30 Minuten weggesendet. Zum Schluss gab es die Vertragsunterzeichnung, die ja erstmal so ein bisschen in Stocken geraten ist, weil ja John Cena nicht aufgetaucht ist. Später dann doch. Warum und weshalb wurde uns auch nicht erklärt. War halt einfach so. Wie fandst du Brock Lesnars Forderungen an John Laurinaitis? Ich muss ganz ehrlich sagen, also zu Recht. Zu Recht, aber leider dann doch ein bisschen alles zu lang. Ja, es war halt, ja, du sagtest so, er soll rauskommen und Vollidioten verprügeln und dann labert er selbst so einen Scheiß, dass er den Jet kriegt und das jetzt Monday Night Raw starring Brock Lesnar heißt. Das ist ja genauso ein Quark. Ist auch Quark, aber wenn es Brock Lesnar macht, halt nicht ganz so schlimm, dann wie wenn es Hornswoggle zum Beispiel sagen würde. Bei einem Brock Lesnar ist halt so, Brock Lesnar, also das, was er da so gemacht hat, das ist nicht jetzt ausgedacht. So war das wohl früher häufiger mit dem guten Brock, sowohl bei der UFC als auch bei der WWE. Also er kam dann einfach er kam dann einfach mal so ins Büro und hat gesagt, also Leute, ich trete jetzt hier überhaupt nicht mehr an, solange nicht das und das erfüllt worden ist. Und ähnliche Wünsche sind da gefallen. Also so mit so einem Privatjet, das war bei der WWE zum Schluss zum Beispiel eine Minimumforderung, sonst hätte er überhaupt nicht mehr weiter gerestelt. Also das ist nicht aus der Luft gegriffen. So, wie sich Brock Lesnar da wohl verhalten hat, ist gar nicht so weit weg von seinem wahren Charakter. Mhm. Sympathisch. Und das ist ein sympathisches Kerlchen. Ja. Der gute Brock. Dann kam John Cena doch. Was hat er noch für Forderungen gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das Starring habe ich mir gemerkt. Mehr Kohle, ne? Mehr Kohle sowieso, dann darf er Leute verprügeln, hat kreative Kontrolle, war noch mit dabei. Also Leute verprügeln, ohne dass er irgendwelche Strafen bekommt. Dann kreative Kontrolle. War es noch? Ja. Hörst du mich noch? Ja, klar. Warum hörst du mich nicht mehr? Doch, aber mir ist hier gerade irgendwie alles abgerotzt. Aber jetzt geht's wieder. Ist ja schön. Haben wir das auch in der Sendung mit untergebracht. Ja. Dann kam Brock Lesnar, John Cena. Dann kam Brock Lesnar und... John Cena, sag mal, du hast es schon angesprochen mit der Kette. Ja. Du bist immer noch nicht drauf gekommen, was das zu bedeuten hat. Nee, ist ganz klar, die WWE ist sau doof. Oder er war heute nicht mit dem Fahrrad da, dass er sonst die Kette immer am Fahrrad benutzt zum Anschließen. Und diesmal hat er halt sein Fahrrad nicht dabei gehabt, aber die Kette. Aber es ist nur so eine vage Vermutung. Meinst du, John Cena joggt zur Arena? Ja, ja. Nee, also ist ganz klar, als Waffe. Ne? Er hat die Kette als Waffe mitgehabt, was ihn dann noch schwächer darstellt. Aber er kam doch rein und hat gewirkt, dass er wahnsinnig Schiss hätte. Ja, warum? Naja, aber er ist ja so reingekommen, so dass er sehr, sehr ängstlich war. John Laurinaitis, der ihm irgendwie nur ein Blatt halten wollte, da hat er sich total erschrocken, dass der John Laurinaitis jetzt da auch noch nebendran stand. Und an und für sich finde ich alles ganz gut gemacht. So gibt's nichts dran auszusetzen. Bis jetzt finde ich alles gut. Ja, das passt jetzt alles, wo du das sagst, dass er verängstigt da auch von John Laurinaitis war, wo er das Blatt gereicht hat. Er scheint echt irgendwie, oder sie versuchen es so darzustellen, dass er verunsichert ist, ne? Weil er jetzt so oft verloren hat. Er kann es halt schlecht schauspielern. Das ist, das ja, ist davon halt, abgesehen, aber meinst du, da geht der Weg hin? Eigentlich sind wir ja so gut wie durch mit Raw, deswegen können wir. Ich antworte doch einfach mal ausnahmsweise mal auf eine Frage. Nee, da lasse ich mich nicht festlegen. Ich wollte ja mal Politiker werden und ich versuche dann mit diesem Podcast da das so ein bisschen noch zu schärfen. Stell mir doch einfach mal eine Frage. Was hältst du aktuell von den Tag Team Champions? Es ist ja so, man muss Tag Team Wrestling im Allgemeinen betrachten. Man sollte sich da nicht nur auf ein Team einschießen sozusagen. Man muss das als Kollektiv sehen und es ist einfach dann auch klar, dass eine Gemeinschaft... Darf ich Sie unterbrechen? Ja. Was macht man, wenn es kein Kollektiv gibt, sprich keine Division? In dem Fall gibt es diese Division ja, auch wenn sie von Ihnen so nicht wahrgenommen wird. Man hat große Tag-Teams, ich sage nur einen Big Show und einen Great Khali, die jederzeit diesen Titel gewinnen könnten. Oder zum Beispiel ein Hornswoggle und Brutus Clay. Es ist also Konkurrenz da, nicht zuletzt auch Tyler Rex und der andere. Nein, Chris. Ich glaube schon, dass sie mit John Cena irgendwie sowas machen könnten. Also erstens mal Losing Streak, zweitens mal wird er von Brock Lesnar völlig auseinandergenommen. Das Ende vom Lied muss natürlich trotzdem sein, dass irgendwann John Cena Brock Lesnar besiegt. Na klar. Also nicht jetzt bei Extreme Rules, das wäre für mich das Schlimmste, was passieren könnte. Es soll aber angeblich weiterhin sich die Gerüchte hartnäckig halten, dass John Cena dieses Match gewinnen könnte. Eben aus diesen... Naja, wenn Brock Lesnar gewinnt, heißt es ja wirklich... Monday Night Raw starring Brock Lesnar. Nee, das, was er da gefordert hat, das war unabhängig von diesem Match. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Da schicke ich dir mal einen Link. Ich kann den jetzt nicht angucken, aber so dass die Forderungen, die er gestellt hat, waren nicht auf das Match bezogen, dass er, wenn er gewinnt, dass er dann diese ganzen Sachen kriegt, sondern die Forderungen waren allgemein. Also kannst du den jetzt nicht lesen? Was? Was machst du denn? Wieso kannst du die News jetzt nicht lesen, die ich dir schicken will? Weiß ich doch nicht. Wir sind hier mitten in der Sendung, Chris, jetzt mal ehrlich. Ach so, wir sind in der Sendung. Das hören sich Leute an und dann denken die sich ja auch, wenn du hier immer mit irgendwelchen Links und vorne auch mit deinen Anspielungen mit Frauen und so, mit dem Bella-Team. Ach, wir sind jetzt schon on air? Ja, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, wirklich. Ach so. Ich wollte jetzt vorne. Chris Jericho auf jeden Fall, auch Brock Lesnar. So, also... So wie ich das verstanden habe, wird der gute Brock Lesnar diese Forderung so oder so erhalten. Wir werden es ja nächste Woche Montag spätestens sehen. Ja. So, dann müsste das ja dran stehen. Ach so, wenn er gewonnen hat, dann wissen wir es immer noch nicht ganz genau. Aber so ist egal, das ist eine Kleinigkeit, darüber brauchen wir uns jetzt hier nicht streiten. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die behaupten, John Cena wird dieses Match gewinnen. Ich hoffe, dass Brock Lesnar John Cena vielleicht nicht squasht, aber definitiv mal beeindruckend besiegen wird am Sonntag. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Aber rein vom Building her sieht schon... Also, aber ist dir auch aufgefallen... Ich war meinen Satz noch nicht zu Ende. Weiß ich. Wenn man dieses, so wie sie es jetzt aufgebaut haben, wenn man das jetzt so sieht, dann ist es eigentlich klar, wer da gewinnt am Sonntag. John Cena. Nee, John Cena. Das ist ein typischer Aufbau, um John Cena gewinnen zu lassen. Ja, mag sein, dass du das so siehst. Das erste so Match wird Brock Lesnar nicht verlieren. Das sehe ich ja genauso. Aber erinnere dich mal, wenn John Cena so dargestellt worden ist, hat er meistens danach die Matches gewonnen. Überhaupt ist das so in der WWE, relativ häufig. Ja, das kann sein. Also, so. Ist wirklich spannend. Also, ich weiß auch nicht, wer da gewinnen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mhm. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage an dich. Mach mal. Ich glaube, das mit AW, man hat es ja jetzt wieder gesehen mit Primo und Epico, das wird eine geile Story. Ich mag den Typen. Mag ich auch, glaube aber nicht, dass es eine geile Story wird. Warum denn nicht? Meinst du nicht, er baut sich ein fettes Stable auf? Ja, erstens mal ein Stable von Losern, muss man in dem Moment sagen. Aber nee, weißt du, warum ich nicht glaube? Weil das sind die falschen Leute. Primo und Epico hat man ja schon mal versucht, ein bisschen offensiver in die Shows zu pushen. Damals noch bei SmackDown, hat es dann wieder fallen lassen. Jetzt mittlerweile ist es auch nicht so richtig konsequent, was sie machen. Wenn sie mal in den Shows auftreten dürfen, verlieren sie. Und Abraham Washington wird auch nicht mehr so im Vordergrund gestellt. Also er wirkt nicht mehr so wichtig, wie er vielleicht, weißt du, um was Großes wäre. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also ich würde es toll finden, wenn sie so was machen würden. So ein großes Stable, den AW anführt. Das würde ich alles toll finden. Aber ich habe einfach die Befürchtung, dass es so nicht kommen wird. Ich verstehe sehr deinen Wunsch. Meine Euphorie ist zu verstehen, ja? Absolut, absolut. Also wirklich, das ist wirklich... wäre wirklich hervorragend, wenn man sich mal... Es muss ja noch nicht mal außergewöhnlich toll sein, aber es ist einfach mal was anderes. Darum geht's ja auch. Ja. Nicht immer der gleiche Scheiß. Einfach die Vorstellung, dass der mit Mark Henry, Epico und Primo setzt noch ein paar andere Leute mit ein. Es gibt genügend Leute, die er damit reinholen könnte. Einfach mal mit so einem 6-7-Mann starken Stable durch die Shows pilgert, das würde ich schon cool finden. Und dann irgendwie auf Titeljagd gehen, ne? Ja, also da könnte man definitiv was machen. Und man könnte vor allen Dingen auch... man müsste Storylines nicht immer künstlich irgendwie aus der Luft holen mit irgendwelchen 10-Mann-Leuten Battle Royals Scheiße, sondern man könnte direkt hier, keine Ahnung, du hast den besiegt, jetzt räche ich mich für den. Also ja, wirklich die einfachsten Storylines der Welt. So wie früher halt. Wie früher. Oh, weißt du? Genau. Ich glaube, dann haben wir auch Raw abgeschlossen, ne? Ja, kommen wir zu Extreme Rules oder was? Extreme Rules, also jetzt. Du wolltest doch was, letzte Woche hast du zu mir gesagt, möchtest drüber reden. Ach, ist das schon diesen Sonntag? Ja. Nee, ohne Scheiße, sag mal. Ja. Lass uns mal erstmal ein anderes Thema machen. Und dann gucken wir auf die Zeit. Habe ich jetzt gar nicht so einen Bock drauf, dann, muss ich sagen. Pass auf, ganz einfach, dann lassen wir das einfach außen vor. Denn es gibt ja die Countdown-Show, die altbekannte Countdown-Show am Sonntag wieder um 21 Uhr. Werde ich mit euch, dann natürlich nicht so lange wie bei WrestleMania, sondern nur so 2 Stunden über Extreme Rules sprechen, die aktuellen Entwicklungen nochmal durchgehen. Eure Tipps, meine Tipps, wie auch immer. Vielleicht ist der Chris auch endlich mal dabei. Chris, musst du montags arbeiten? Ich habe Urlaub nächste Woche. Das wäre großartig. Dann könntest du zum ersten Mal in der Countdown-Show auch noch mit dabei sein. Wie wäre denn das? Großartig. So, deine Freundin wird sich freuen. Und nein, deswegen, ja. Du bist du dabei? Ist das eine feste Zusage? Das ist keine feste Zusage, definitiv nicht. Bist du nicht dabei? Ist das eine feste definitiv Absage? Nicht. Also ich sage mal, zu 80% bin ich dabei. Das ist doch immerhin besser, als wenn du sagen würdest, zum Beispiel zu 10%. Aber wiederum auch zu 90 nicht. Ja, was? Das rechne ich mir nachher erst aus. Nein, aber auf jeden Fall, da wird's Sonntag. Wir machen jetzt erstmal Freitag die Tobi und Ricky Show, wo ich definitiv dabei bin und dann schauen wir mal. Ich hätte gerne mal eine Countdown Show dabei. Mensch, da warst du noch nie dabei. Du als Host hier von Cult of Personality musst doch in jeder Show mal dein Pfützchen gemacht haben, sozusagen. Gut, dann machen wir das mit Extreme Rules einfach am Sonntag. Da könnt ihr anrufen. Pipapo, haben wir ja gesagt. Dann hast du jetzt irgendwas, also ich was reinschmeißen? Du sollst was reinschmeißen. Ich schmeiß mal rein und zwar zum. Ich habe nur noch eine kleine News. Dann mach du mal. Dann will ich zuerst dich. Ach so, TNA hat jetzt endlich das getan, was wir von der WWE schon immer verlangt haben. Sie sind auf iTunes. Ehrlich? Ist mir nicht aufgefallen. Tatsächlich? Ja. Siehst du mal, haben sie getwittert, dass sie jetzt auf iTunes sind und man da die ganzen Folgen und so in ein paar Wochen wird das starten, glaube ich. Ach so, ist noch nicht aktuell der Fall. Ah, okay. Aber sie haben getwittert, dass sie auf iTunes aufschlagen werden und das ist doch geil. Ja, das ist geil. Haben sie Preise genannt? Nein, haben sie noch nicht. Das ist wichtig. Erstens mal, was kostet's? Zweitens mal, gibt's zum Beispiel Abo-Möglichkeiten, dass man so ein Monatsabo macht. Ja. Dann ist wichtig, kann man sich die Folgen auch nur leihen? Denn kaufen muss man sich die Folgen ja eigentlich nicht. Das ist wichtig, ob man sie leihen kann. Und natürlich die Aktualität. Das sollte dann schon so sein, dass die Folgen, sag ich mal, spätestens eine Stunde nach offizieller TV-Ausstrahlung dann auch da zur Verfügung stehen. TNA wird jetzt seine Sendung auf iTunes, auf dem Xbox Live Marketplace und im PlayStation Store auch noch. Ja, super. So, das rede ich schon seit einem Jahr, sage ich das. Und ich verstehe es nicht, warum es die WWE bis heute noch nicht kapiert hat. Hulu und Netflix, aber die sind ja uninteressant für uns. Obwohl Netflix Ende des Jahres auch zu uns kommt, mit einem anderen Namen. Ganz genau, habe ich auch mitbekommen. Und es gibt noch so einen Anbieter, habe ich schon wieder vergessen, wie der heißt. Der ist auch, aber ist egal. Das ist ein anderes Thema, uns läuft ja schon wieder die Zeit davon. Auf jeden Fall, das ist eine schöne Nachricht. TNA war ja die Woche auch noch in aller Munde. Es wurde irgendwie unterstellt, dass sie vielleicht Edge abwerben könnten. Das war wieder so eine News. Also, erstens mal, was willst du denn abwerben? So, was will der bei TNA? Ganz genau, das ist die Frage. Was will weil Hulk Hogan sein Kumpel ist oder was? Hulk Hogan wäre doch selber froh, wenn er wieder zur WWE könnte. Frag doch mal Hulk Hogan. Fall. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir Hulk Hogan auch noch irgendwie wieder bei der WWE sehen Ende des Jahres, wenn vielleicht der Vertrag von dem läuft doch jetzt irgendwann aus und dann, als er da diese Vignette gesehen hat von Brock Lesnar bei SmackDown, da ist ihm doch bestimmt einer abgegangen im Höschen. Der macht nochmal ein Match, pass bloß auf. Dein Vertrag läuft aus und ich könnte mir gut vorstellen, dass die WWE sagen, Hulk, wir brauchen dich für WWE Network, da kannst du ihn auf jeden Fall mit einsetzen irgendwie. Also, ja, da machen sie eine Reality-Show von ihm zu Hause. Solange seine Tochter dabei ist, gucke ich sie. Sind sie hot? Weiß nicht, ich habe nur mal ihre Titten gesehen, die fand ich gut. Ja, gut, das stimmt. So, der Rest ist ja wurscht. Ja, TNA haben wir ja mehr oder weniger schon abgehakt. Das war alles, was die Woche bei TNA übrigens passiert ist. Sehr empfehlenswertes Programm. Nee, dann auch noch, wenn wir schon bei Abgängern, also Edge wird nicht gehen, aber bei möglichen Abgängern sind, immer wieder diskutiert wird, Chris Jericho, ist er im Sommer weg, ist er nicht weg? Ich habe mich gefragt, braucht man ihn so dringend in der WWE? Also ich merke jetzt, dass er nichts Besonderes mehr für mich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat, ich sag mal so, man hätte mit ihm mehr machen können, als man jetzt zuletzt getan hat. Also man hat viel Impact verloren mit dieser ganzen Auflösung der... wie hieß das damals? It Begins Storyline. Ja, also da hat man viel kaputt gemacht und das hat Chris Jericho größtenteils geschadet. Also so richtig gut fand ich ihn erst. Er ist jetzt auch nicht mehr der Höllenperformer, ne? Ja, obwohl ich ihn heute schon ziemlich cool fand. Ja, aber das war super, aber ich erinnere nur so Matches wie bei seinem vorletzten Run gegen Rey Mysterio. Du meinst im Ring, meinst du? Ja. Aber ich fand das Match gegen Kofi Kingston schon sehr gut. War für mich das Match of the Night. Ja, das mag sein, aber... Und auch bei WrestleMania war er für mich das Beste. Ja. Ja, Chris. Da hinkst du ja wohl deinen Vergleich in dem Moment. Nee, finde ich überhaupt nicht. Da stehe ich immer noch zu. Ja, ich habe recht. Jetzt kann ich Sonntag nicht mehr. Ach, ich finde Chris Jericho. Im Ring ist der nicht mehr so. Lad dir doch Chris Jericho ein. Ach nee, der kann ja gar nicht. Der ist ja bei Wrestling Horizon wieder. Exklusiv. War Chris Jericho bei Wrestling Horizon? Der war bei lauter verschiedenen Podcasts und anderen Newsseiten. Aber lustig war es halt, dass ausgerechnet bei Wrestling Horizon war halt exklusiv. Bei den anderen nicht. Zu mich verarschen? Nein, das ist so. Der Chris Jericho war bei einigen Podcasts und auch bei einigen Newsseiten, als er mit Fozzy im Sommer in Deutschland unterwegs war. Oder nee, es war so im Herbst, als er da unterwegs war. Und Wrestling Horizon hat aber mit einem Exklusivinterview dann geworben. Die Spacken. Ach nee, die sind gut. Die habe ich schon abgehakt. Gut, ja. Ich schaff's immer wieder darauf zurückzukommen. Was ich auch noch als Thema habe, wenn wir schon bei Newsseiten sind, mache ich erstmal das. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich lese ja natürlich viele Newsseiten, vorzugshalber englische. Denn bei den Deutschen, ich weiß nicht, wie es dir ging, fällt mir Folgendes auf. Die Texte, also wenn es eine News gibt, sind die Texte meistens viel zu lang. Mhm. Das regt mich auf. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Also es gibt zum Beispiel die News... Jetzt fällt mir keiner ein. Was war denn jetzt zuletzt meine News? Zum Beispiel das mit iTunes, ja, von TNA. Dann gibt's die News. Also TNA arbeitet mit iTunes zusammen und so weiter. Das kann man, denke ich mal, in den 4 Zeilen zusammenfassen. Und bei den meisten Newsseiten, bei den Deutschen, muss dann noch ein Riesenroman dazu geschrieben werden, welche TV-Geschichte sie vorher hatten. Und ja, mit welche irgendwelchen Füllwörtern dann noch irgendwas ausgeschrieben. Ganz wichtig. In Klammern, Total Nonstop Action Wrestling. Ganz und genau, das ist das Nächste. Ist immer ganz wichtig, man darf nie dasselbe Wort in einem Artikel verwenden. Das ist Schwachsinn. Schreibt, wenn das TNA heißt, heißt es TNA, dann muss ich mir nicht 5-mal, genau, für Ring. Dann gibt's 6 Wörter für Ring. Jedes ist Schwachsinn. Seilgeviert. Ja, oh, wenn ich diese Scheiße immer höre. Das ist so ein Schwachsinn. Schreibt doch einfach mal ganz in einem 4-Zeiler, was man wissen muss. Nehmt euch ein Beispiel von den amerikanischen Seiten. Das Wichtigste, das ist die Nachricht. Alles andere interessiert keine Sau. Das mal so als kleine Kritik an alle deutschen News-Seiten. Nee, an alle. Ja, konsequent an alle. Und dann gibt's noch ein paar, die sich ganz schlecht hervorstellen. Das sind die, die einfach die kompletten englischen Texte nur durch Google Translate durchhauen. Das ist dann ganz schrecklich, was da manchmal rauskommt. Ja, also. Da wird's dann lustig, ja. Darauf wollte ich nämlich jetzt ansprechen, also es sollte, wenn mal irgendjemand Zeit hat, dann bitte mal eine gute deutsche Newsseite an den Start bringen. Natürlich kann man kopieren, wir machen es ja auch nicht anders, wir gucken ja auch ab, wo es nur geht. Aber ja, die News kurz und bündig, haltet euch einfach mal an Twitter, 140 Zeichen reichen, das ist das Leitwort in diesem Moment. Das ist das Leitwort, ja. Dann habe ich als Schweiterin Schwerpunkt, schönes Wort, mir aufgeschrieben, im Endeffekt kann ich es mal kurz hier runterrattern. Und zwar ist mir aufgefallen, die letzten Wochen sind ja viele neue Superstars vor allem bei SmackDown aufgetaucht. Ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen, ja. So, und gab es nicht mal vor nicht allzu langer Zeit von Triple H die eindeutige Aussage, wenn neue Leute kommen, dann nur mit Storyline für mehreren Monaten, dann mit ordentlichen Videos und Vignettes, um die overzubringen, bevor sie im Ring stehen, und dass nicht so viele auf einmal uns präsentiert werden. Alles das passiert jetzt. Alles das passiert jetzt. Es werden einfach random Leute reingeworfen. Hier sind sie, mach mal. Ja. Ist da irgendwie, hab ich da irgendwas verpasst? Ist da irgendwie was geändert worden in diesen Statuten? Die Triple H mal aufgestellt? Nee, das ist ja immer, nach WrestleMania gibt's ja diesen neuen Schwung von jungen Talenten, und jetzt gibt's ja auch nach dieser WrestleMania Revenge Tour auch die große Entlassungswelle. Darauf warten wir immer noch. Was? Darauf warten wir immer noch, sagt der Moderator. Noch, ja. Und nee, warum das jetzt alles nicht passiert? Es hat ja auch, ist ja die Tag Team Division. Triple H hat gesagt, Alter, hier, Chris Hero und Castagnoli, den machen wir hier, die machen wir als große Tag Team Sensation bei uns. Nix. Es gibt immer noch keine Tag Team Division. Warum nicht? Ja, offensichtlich scheint man darauf keinen Wert zu legen. Aber das mit der Tag Team Division kann ich in einer gewissen Hinsicht noch nachvollziehen, weil das ist halt, die liegt so in Scherben, ich denk mal, da, also bis du die wieder einigermaßen aufbaust, das dauert. Und da befürchte ich, dass die WWE sich nicht die Zeit nimmt. Also ich würde es mir wünschen, aber ich befürchte, sie nehmen sich diese Zeit nicht. Ich habe mir jetzt auch in den letzten Wochen, ich gucke mir jetzt immer schön NXT an, und das sind auch total beknackte Gründe, warum sie Leute von NXT zu SmackDown holen. Und jetzt haben sie ja Titus O'Neil und die dann die Usos. Darren Young. Die dann die Usos besiegen durften. Das ist ja so ein Quark. Also das ist das einzigste oder eines der wenigen Teams, die wirklich richtig, richtig stark sind. Und dann werden die so weggejobbt. Ja, also das ist was. Da ist wirklich so ein großer Wunsch von mir, dass ich einmal mit so jemandem reden könnte, der praktisch diese Entscheidung trifft bei der WWE. Ja, das stimmt. Einfach um es mal zu verstehen. Vielleicht, ich meine, klar, wir sind einfach nur Amateure, wir haben selber keine Ahnung, aber ich verstehe es halt einfach nicht. Also, und passend dazu gibt es nämlich ausgerechnet jetzt bei WWE.com gerade eine Serie, die besten 50 Tag-Teams in der WWE-Geschichte. Bis jetzt wurden allerdings nur die Plätze 50 bis 31 veröffentlicht. Wir können mal kurz zusammen durchgehen und mal schauen, wie viele Teams denn aktuell da mit dabei sind. Also auf Platz 50 sind die Bushwackers, muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Ja. Comedy-Team war gut. Ja. Dann kommt Platz, rat mal, 49 in dem Fall. Die Mega-Powers, Hulk Hogan und Randy Savage, für ihre Zeit auch großartig. Oder auf Platz 49? Ja, gut, die haben, also das ist jetzt für mich kein Tag Team, dass die Tag Team Division irgendwie groß verändert hat oder irgendwas. Nee, aber war geil. Ja, aber es war halt, glaube ich, nur ein Sommer, oder ein Jahr, oder wie lange? Es war nur ein ganz, nee, nicht mal ein Jahr. Ein Jahr war das nicht. Es war auf jeden Fall nicht lange. Dann Platz 48 ist The Rock sein Papa, nämlich Soulman Rocky Johnson, zusammen mit Hexer? Tony Atlas. Ach so, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, Brian Kendrick ist auch mit dabei und Paul London. Das ist also so bis jetzt. Super, das, fand ich auch geil. Ja, das ist bis jetzt das Aktuellste und beide sind aber nicht mehr in der WWE. Dann Platz 46, die Headshrinkers, die fand ich immer großartig. Spanky kommt doch wieder zur WWE. Ja? Ja, der soll jetzt in die X-Division da. Oder was ist X-Division? Die Cruiserweight Division. Ach so, ja, stimmt. Haben wir ja mitgekriegt. Ah, ich hab schon wieder vergessen. Dann haben wir Platz 45, die Twin Towers. Kennst du die auch noch? Nee, die kenne ich nicht. Die sind lustig gewesen. Akeem und The Big Boss Man. Ja, ein bisschen fragwürdig, den Namen. Ja, ist ein bisschen fragwürdig. Im Nachhinein war eigentlich, wenn einer davon Akeem heißt. Das hätten die doch kommen sehen müssen, die WWE, Mann. Dann kommt ein Team, das kenne ich nicht. Vielleicht kennst du es, The Moondogs. Das sind bestimmt total große, super wichtige Wrestler gewesen fürs Tag Team. Wie heißen die? Moondogs. Aha. Kenne ich nicht, leider. Also tut mir leid für alle. Ich meine, ich habe bei WrestleMania so ein Schild gesehen, moondogs.de. Ich... Mördergag, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass der Matze jetzt dazu was sagen könnte, aber den haben wir ja nicht in der Leitung. Können wir aber darauf hinweisen, dass wir nächste Woche beim Roundtable sind von The Voice vs. The Brain. Geil, ne? Geil, sind wir dabei. Und ich habe Urlaub und wir können quatschen bis in die Puppen. Machen wir mal Party bei den Jungen. Ja, machen wir am Dienstag, oder? Feiertag, schön. Machen wir am Dienstag, ja. Männertag oder was. Dann Booker T und Goldust. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann man auch machen, fand ich auch gut. Ja, war schon okay. Die Killer Bees, die kenne ich eigentlich nur von einem WrestleMania-Match, haben mich da jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, aber werden ja, hier kenne ich auch von Vintage Collection. Ja, 42. Dann Tag Team, was mir sehr gut gefallen hat, auf Platz 41, die Steiners. Steiner Brothers. Man muss auch sagen, ich gucke ja erst seit 2011 Wrestling. Aber dafür weißt du schon alles. Steiner Brothers, wie fändest du die? Steiner Brothers, die jungen Steiner Brothers, denke ich mal, ne? Ja, klar. Wo sie noch diese Pinöpel am Kopf hatten. Ja, ganz genau, aus den 90ern. Ja, fand ich jetzt nicht so gut. Fand ich nicht so gut, fand ich schön. Fand ich gut. Aber technisch natürlich super, auch Scott war damals ja auch noch ein Techniker. Man konnte ihn vor allen Dingen damals noch als normalen Menschen erkennen. Das ist richtig. Ja, dann so, worauf sprichst du jetzt drauf an? Weiß ich nicht. Ich finde nur, dass auffällig ist, dass der, seitdem er dann zur WCW gegangen ist, seinen Trainer offensichtlich gewechselt hat. Der hat so große Ohren, ne, Scott Steiner. Ja, irgendwie... Billy und Chuck sind auf Platz 40. Das ist so schlecht. Billy und Chuck. Fand ich gut. Fand ich nicht gut. Jerry Show auf 39. Ich habe sie gemocht, aber viele fanden diesen Run mit Big Show und Chris Jericho scheiße. Damals fand ich 2000. Auch gut. Ich fand die auch gut. 2000. Und den Destroyer mit Big Show und Jericho als Gehirn fand ich gut. Ich fand super. 2009 war es übrigens. Also das ist, glaube ich, jetzt das aktuellste Tag Team mittlerweile. Ja. Sehen wir, ob du das noch sagst. Ja, mal sehen. The Buddy Dunners fand ich eigentlich nur geil, weil Sunny mit dabei war. Tag Team an sich hat mich nicht so angemacht irgendwie. Apropos Sunny, plug doch mal auf Tobi und Ricky. Stimmt, gute Idee, denn wir wählen natürlich am Freitag weiterhin die hotteste Diva Knockout, wie auch immer. Chris, Tobi und meine Wenigkeit bewerten. Aktuell sind es, glaube ich, 58 Damen aus MMA und Wrestling. Und ja, am Ende, weiß ich nicht, des Jahres. Hast du drei neue Mädels gepostet? Ich glaube, da ist dir das Wasser im Mund zusammengelaufen. Das waren jetzt MMA-Mädels. Die letzten zwei waren MMA-Mädels, ja. Deswegen kannte ich die nicht. Hast du nicht geguckt? Hast du meinen Tipp, den ich dir letzte Woche gegeben habe, nicht beherzigt? Deinen Tipp beherzige ich aber noch. Musst du machen. Es ist ein schönes Event gewesen. Brauchst du nur die Maincard runterladen, UFC 145, da geht's zur Sache, das war gut. Und der Kampf Evans gegen Jones war auch geil. Das kann man so sagen. Buddy Dunners auf 38. Chris, ich muss das Tempo anziehen. Weißt du ja. Bist du noch da? Ich bin noch da. Das ist schön. Kenn ich nicht. Dann kommt Power of Pain auf Platz 37. Auf ja, das die kennt man auch noch. Das war nämlich hier der Warlord. Und Power of Love kenne ich. Power of Love. Das war der Warlord und wie ist denn der andere Hampelmann? Ach, die Spasten. Ja, Warlord und der Berserker, oder? Nee, Barbarian. Der Barbarian war der andere. Ja, das weiß ich auch nicht, ob das so ein mega Tag Team war. Dann kommt ein Tag Team, das ist jetzt wirklich das Aktuellste in dem Fall, nämlich Lay Cool. Ja, schön. Eine der geilsten Divas Tag Teams, die es so gab, oder? Ja, ich bin auch großer Layla-Fan. Ja, ich fand aber auch Michelle McCool nicht. Ich finde McCool scheiße, weil sie einen doofen Entrance-Song hat. Und weil sie mit dem Undertaker zusammen ist. Das diskreditiert sie einfach als Frau. Dann hier Nikolai Volkov und der Iron Sheik auf Platz 35. Also kann man auch mal machen. Ja, wo der Sheik dabei ist. Viel zu weit hinten. Wo der Sheik dabei ist, kann man nicht viel dagegen haben. MNM auf Platz 34. Johnny Nitro zusammen mit Joey Mercury und natürlich Melina. Oh, war schön zum Angucken. Da kann ich wieder placken, oder? Dennis, machst du aber nicht. Rated RKO auf Platz 33. Oh, fand ich auch super. Aber du merkst, aktuell ist da nicht viel los. Brothers of Destruction, Undertaker und Kane auf der 32. Auch das ist lange her. Rock and Sock Connection, ebenfalls lange her. Und dann sind wir schon bei Platz 31. Hin. Ja, mehr kann ich hier noch nicht bieten. Aber insgesamt merkt man relativ schnell, so von heute ist nichts dabei. Da ist nee, was soll da auch kommen? Naja, aber es liegt ja in der WWE. Primo kommt da wohl nicht. Ja, es liegt ja in der WWE. Man könnte schon so hinstellen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass die Headshrinkers nicht mehr qualifiziert waren als Epico und Primo, aber halt einfach anders dargestellt wurden. Ja. So. Und aber gut, wir sind ja erst bei Platz 30, wir müssen dann nächste Woche da weitermachen. Und wer weiß, vielleicht kommt doch Epico und Primo noch unter den Wenn wir es nicht vergessen. Bestimmt vergessen wir es. Achso, wir können auch, wir haben noch was vergessen, Bayern München gegen Real Madrid war ja letzte Woche großes Thema bei uns. Wir haben beide nicht recht gehabt. Wir haben beide nicht recht gehabt, zu Recht. Aber ich freue mich auf Mittwoch. Wird großartig. Wird ein schönes Spiel. Ich gucke auch heute, glaube ich, ein bisschen Barcelona-Chelsea. Weil ja, ich werde es anfangen zu schauen, wenn es dann relativ schnell, also wenn es, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht so toll wird wie Chelsea, aber überhaupt, dass sie da mal mit dem Sieg hinfahren können, ist auf jeden Fall schon mal definitiv nicht schlecht. Aber gegen Barcelona heißt das nun wirklich nicht viel. Also, da aber wenn schon, ihr Fan von diesem Sport seid, dann ja, merkt euch diese URL, auf der ihr gerade surft. Ach so, ja, natürlich. Ich hab's wieder nicht kapiert. Gut, das waren meine Schwerpunktthemen für heute. Fand ich großartig. Jetzt müssen wir uns wirklich ranhalten. Wir können jetzt Folgendes machen, Chris. Entweder wir, weil wir sind ja jetzt schon bei einer Stunde, entweder wir machen die Fragen nächste Woche. Bin ich doof. Okay. Oder, MVP der Woche müssen wir nämlich auch noch machen, sehe ich gerade. So, mal kommen wir mal ganz schnell jetzt. Kommen wir mal die Fragen. Lies vor. Also, pass auf, jetzt muss ich mir ja das alles runterholen. Das war's ja nicht, wa? Also machen wir erst den MVP der Woche. Nee, wir machen jetzt die Fragen. Jetzt machen wir die Fragen. Wir haben aufgerufen, da machen wir halt ein bisschen länger heute. Wir haben aufgerufen, ihr könnt uns Fragen stellen. Ein paar Leute haben das auch gemacht. Wir wissen nämlich fast auf alles eine Antwort. Also dementsprechend könnt ihr uns auch zu alles eine Frage stellen. Ja. Unter anderem haben wir eine Frage. Wir auch fragen, ob ihr abtreiben sollt oder nicht. Das beantworten wir euch alle. Ja, das wissen wir auch. In dem Fall hat uns natürlich der Hiase geschrieben, oder Hiase, oder nee, wie Hirse. Hirse, Entschuldigung. Es kann ja jeder Ricky heißen, oder wie du, Golden Ninja. Der war ja letzte Woche bei uns zu Gast in der Sendung für ein kurzes Segment, und der hat danach geschrieben, was wir denken, welche Leute die WWE von NXT und Superstars in die Hauptshows bringen sollten. Ich zugehört, was? War kein Spaß, wirklich. Ja, also pass auf. Ja, Hirse, wir wissen, welche Leute die WWE von NXT und Superstars in die Hauptshows bringen sollte und welche Wrestler dafür in die Superstars und NXT-Shows wechseln sollten. Oder beziehungsweise einfach nur Jobber bleiben. Also ganz klar muss Caitlin zu SmackDown. Das ganz klar muss auch Percy SmackDown. Watson zu Raw oder SmackDown. Ich finde, der Typ hat so ein mega Potenzial. Jetzt gab es bei NXT ein Match Percy Watson gegen nicht Derek Bateman, der andere. Ja, pass auf, ich sag dir gleich was. Meine Antwort. Danach kannst du weitermachen. Erstens, wann willst du die einsetzen? Denn ja, du kannst doch, das hat er doch auch gesagt, du kannst doch viele rausschmeißen. Hold your horses. Schon jetzt schaffen sie es nicht, wichtige Leute gut zu platzieren und over zu bringen. Bestes Beispiel, Tag Team Champions. Das sind gute Aber Leute. Ich finde, die Frage könnten wir nächste Woche mal ein bisschen breiter diskutieren. Jetzt will er es doch nächste Woche machen. Diese Frage. Dann? Ich wollte gerade hier groß antworten und dann werde ich hier unterbrochen. Ja, ich muss doch auch was dazu sagen. Ja, aber doch nicht, wenn ich gerade am Erzählen bin. Na, dann sag. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Okay. Dann hat der Tommy geschrieben. Der hat etwas länger geschrieben. Und zwar, soll ich mal vorlesen vielleicht an der Stelle? Weil ich kann es auch ins Mikrofon halten. Das Papier. Ja. Nee, es ist in dem Fall mein Einfall. Also er hat geschrieben, der Tommy, und das geht mir natürlich jetzt erstmal locker von den Lippen, erstmal ein großes Dankeschön für Talk of Personality und für Rickys das war eine andere. Auch wenn es sicher nicht jedem gefällt. Also jetzt muss ich den Satz natürlich komplett vorlesen, sonst wird es so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat geschrieben, erstmal ein großes Dankeschön von Talk of Personality, auch wenn es sicher nicht jedem gefällt. Wie, was? Jetzt habe ich es wieder falsch vorgelesen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das niemanden, also dass welche jetzt, die das jetzt nicht gefällt. Jetzt gebe ich mir wirklich Mühe. Es ist auch unfassbar schwierig mit diesen unterschiedlichen Buchstaben. Erst einmal ein großes Dankeschön für Talk of Personality. Auch wenn es sicher nicht jedem gefällt, dass ihr kaum mal wirklich lange Zeit bei einem Thema bleibt, dass ihr manchmal desorientiert durch die Themen stolpert, dass ihr euch ankeift wie Waschweiber, macht nichts. Der Reiz eurer Show ist gerade das Unkalkulierbare. Und der Umstand, dass ich als Hörer eben nicht weiß, wo die Reise und die Tausenden von Umleitungen diesmal wieder hinführen. Also jetzt merkst du, er wird jetzt auf jeden Fall wieder uns positiv zugewandt. Ja, ja. Großes Lob für einen authentischen, ja, das Wort ist abgegriffen, Podcast. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Und Chris, in dem Moment bist du gefragt. Ja. Ich kann auch für dich antworten, aber ich würde irgendeinen Quatsch erzählen. Was ist mit Talkdown passiert? Ich erinnere mich an die große Ankündigung, dass man jeden Donnerstag senden wollte. Doch nun höre ich unterschwellig, dass das Projekt für den Chris gegessen ist. Könnt ihr mich mal aufklären? Viele Grüße, Tommy, PS, die Idee mit der Klassenfahrt finde ich super. Ich überlege noch. Ja, Talkdown, das ist so eine Geschichte. Also wir hatten uns wirklich fest vorgenommen, jeden Donnerstag zu senden und ja, also dieser Podcast bestand ja aus zwei Menschen und 50% davon sind arbeitstätig. Ja, es tut mir leid, ich bin ein Arschloch, ich weiß. Und ich habe das zeitlich wirklich nicht mehr hinbekommen. Ja, jetzt bin ich hier bei Cult of Personality jede Woche. Das ist aber wesentlich entspannter hier alles. Der Ricky nimmt mir sehr, sehr viel ab. Er macht hier eigentlich alles. Wir senden hier jeden Dienstag schön live und das ist einfach alles ganz unkompliziert. Bei Talk, da musste ich mich noch groß vorbereiten und alles. Und es gab auch zwischenmenschlich die ein oder andere elektrisierende Dissonanz und vielleicht hat das dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Nichtsdestotrotz wird es Talkdown in absehbarer Zukunft nicht mehr geben. Ich gehe mal davon aus, im Jahre 2913 wird es eine neue Ausgabe geben. Also damit habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, alle Ungereimtheiten aufgeklärt, oder? Okay, wenn noch jemand dazu Fragen hat, einfach bei den Kommentaren, Facebook, Cyborg. War das deutlich genug? Also du, ja, wie gesagt, was soll ich denn dazu sagen? Also, die Frage ging ja nicht an mich, ich bin ja fein raus. Aber raus jetzt, ne? Ich persönlich hab's verstanden. Und wer es nicht verstanden hat, wie gesagt, bei den Kommentaren einfach eine Frage stellen, cultofpersonalitypodcast@gmail.com, Facebook, Cyborg, da könnt ihr überall Fragen stellen und wir beantworten eigentlich alles, bis auf den Hirse seine Frage, aber die haben wir ja nun verschoben um eine Woche. Dann habe ich noch eine Frage gekriegt vom Sepp, der hat heute erst geschrieben und zwar, das ist fast auch schon eine sehr ausführliche Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal, Chris. Wo denkt ihr, steht die WWE in 5 bis 10 Jahren und was denkt ihr, wie wird sich, jetzt muss ich mal hier das grammatikalisch zu einem Happy End bringen. In 10 Jahren. Und was denkt ihr, wie wird sie sich genau bis dahin entwickeln? Noch weniger Wrestling. Habe ich gerade Wrestling gesagt? Nee, hast du nicht. Noch weniger Wrestling, mehr Soap Opera. Fragezeichen, Fragezeichen. Chris, was denkst du, wo geht's hin mit der WWE? Natürlich schwer. Also man kann jetzt da rein interpretieren, was wir wollen. Wir wollen natürlich keine PG-Ausrichtung, aber ich glaube, in den nächsten 5 Jahren wird sich an der großen Ausrichtung nichts ändern. Und es ist eine spannende Zeit im Prinzip. So die Ratings gehen stark nach unten. Auch bei TNA gehen die Ratings stark nach unten. Du hast mit mir mal geschrieben, da hast du den tollen Satz gebracht, dass Wrestling out ist. Ja. Ich weiß nicht, es könnte sich fast schon befürworten, dass echt Wrestling irgendwie ein bisschen out ist. Mit den Ratings bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich sehe es so, es dauert meistens relativ, oder was heißt dauert meistens, es ist häufig so, wenn die Ratings runtergehen, das dauert relativ lang. Also bis das dann mal anfängt zu sinken und dann auf einen schlechten Punkt, so wie jetzt angekommen ist. Und dementsprechend dauert es natürlich auch wieder lang, bis sie nach oben gehen. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass diese 3-1 oder was sie da mit Brock Lesnar erzielt haben zuletzt, dass das jetzt wirklich das widerspiegelt, was der aktuelle Stand ist. Ich glaube schon, dass deutlich mehr Leute Wrestling gucken, vielleicht dann auch nicht immer nur über die TV-Sender. Die Zeit ist vielleicht auch so ein bisschen vorbei. Ja, also ich bin mir sicher, dass viele Leute für Wrestling gerade bei iTunes Geld ausgeben würden, aber sich halt nicht morgens um 3 oder um 2 vor den TV setzen können hier in Deutschland und auch vielleicht auch nicht am Mittwoch um 17 Uhr. Also ich sage ja nicht, dass Sky zu wenig Wiederholungen bringt, aber es ist halt einfach nicht abrufbar, wenn ich es sehen will. Und bei mir ist es halt einfach so. Ich muss das sehen können, wenn ich Zeit habe. Und ich muss es in Etappen gucken können, weil ich halt dann wieder was anderes vorhab. Und das ist alles nicht gegeben. Und da soll die WWE dran arbeiten. Das ist das Erste. Ja, also sprich iTunes oder was? iTunes oder ein eigenes Portal schaffen. Das wo ist siehst das du die WWE Problem. In 10 Jahren? Also ja, das ist ja wirklich schwer zu beantworten. Ja, natürlich, das kann man auch nicht beantworten. Man kann nur eins sagen, in der Regel ist es ja immer so, dass es eine Art, es sind immer so Wellen, ja. Also es gibt immer eine Scheißperiode und dann gibt es wieder eine bessere Periode und dann gibt es wieder eine Scheißperiode. Und so wird sich, denke ich mal, da auch verhalten. Also die WWE, da mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen. Also was ich mir wirklich so ein bisschen skeptisch sehe, ist die Konkurrenz für die WWE. Also da ist halt wirklich weit und breit nichts da. Du kannst Ring of Honor nicht als Konkurrenz sehen, weil Ring of Honor eine andere Ausrichtung hat, ein anderes Publikum anspricht. Also das, ich glaube nicht, dass Ring of Honor den Anspruch hat, mal auf so ein Level zu kommen wie die WWE oder so. Natürlich TNA erstmal. Oder ja, aber das ist wie gesagt eine andere Ausrichtung. TNA, das ist halt wirklich, das ist für mich ein Fass ohne Boden. Also irgendwie muss man das Produkt mal völlig einstampfen und neu hochziehen, weil egal was sie machen, es passiert halt gar nichts. Die Nadel an Zuschauern bewegt sich wirklich überhaupt nicht. Ob ein Jeff Hardy kommt, ob ein Hulk Hogan kommt, die sind immer noch genau auf denselben Ratings wie eben vor 5, 6 Jahren. Auf dem Weg nach unten mit den Ratings. Ja, das wird vielleicht auch wieder steigen, aber es passiert halt nichts. Man hat im Endeffekt dieselben Leute wie vor vielen Jahren. Immer noch da, wo sie sind. Man hat ein paar Leute von der WWE dazugeholt. Klar, was haben sie selber so groß entwickelt? Also welche Superstars haben sie, sag ich mal, selber herausgebracht aus ihrer Development-Geschichte? Nichts. Also mir fällt jetzt da niemand ein. Bei der WWE sieht das auch wieder anders aus. Und ich möchte natürlich jetzt nicht James Storm oder sowas hören. Ja, also der ist jetzt seit 10 Jahren bei TNA mit dabei, von Anfang an. Also das ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie gerade groß entwickelt wurde oder so. Da hat die WWE definitiv einen Vorteil. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die WWE sich schon weiter in die Richtung Entertainment entwickeln wird. Also ich denke, da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Glaube ich auch, ja. Weil solange sich das einfach so verkauft, solange du bei WrestleMania so eine Buy-Rate erzielen kannst und einfach ein Jahr wieder rummurksen kannst, weil einfach diese WrestleMania reicht, um ein Jahr wirklich wieder total rummurksen zu können, solange wird sich da nichts ändern. Warum auch? Ich meine, die Sache funktioniert, die Hallen sind voll. Das Geld sprudelt, sie haben keine großartigen Verluste, ganz im Gegenteil, WrestleMania so gut wie selten zuvor. Ja. Die Ticketpreise werden immer teurer, die Leute zahlen es. Also da scheint es definitiv keine Änderung zu geben. Auch nicht, glaube ich, auch nicht mit einer Wachablösung von Triple H und Stephanie McMahon, weil beide sind schon so lange jetzt mit Vince zusammen da oben an der Spitze, dass sich das einfach, das ist letzten Endes, wirst du den Übergang gar nicht merken, wenn er nicht sogar schon stattgefunden hat. Also ich glaube auch, die WWE wird in den nächsten 10 Jahren noch mehr als Entertainment-Plattform agieren auf mehreren Segmenten, nicht nur jetzt auf Wrestling und Film. Also ja, die Film bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Da werden sie nicht so viele Möglichkeiten mehr haben. Jetzt müssen wir erstmal den nächsten großen Schritt der WWE abwarten. Das ist dann am Ende des Jahres das WWE-Network und mal gucken. Also ist für mich ein definitiver Flop jetzt schon. Ja, ich bin da skeptisch. Man hat da vielleicht einfach zu schnell zu viel gewollt. Wenn sie einfach nichts sagen. Also, sie müssen das Ding auch bei Sky bringen, ey. Ja, es wird halt interessant sein, ob Sky bereit ist, das in ihre Produktpalette mit aufzunehmen. Ich denke mal, das Problem ist weniger Sky. Sky ist interessiert. Ich glaube auch nicht, dass das Problem Sky sein wird. Ich glaube eher, dass das Problem dann sein wird, was kostet das? Also, was wollen die von Sky haben? Weil in Deutschland kannst du für so einen Sender keine zusätzlichen $30 oder 30 Euro verlangen. Das muss einfach mit integriert werden, so wie, was weiß ich, TNT-Serie oder sowas. Genau. Und da vermute ich, das könnte vielleicht daran scheitern. Aber das ist alles Zukunftsmusik, das müssen wir mal abwarten. Aber was die Talente und so weiter angeht, mache ich mir um die WWE keine Sorgen. Nee, ich auch nicht. Das muss ich an der Stelle mal so sagen. Dann haben wir, also viel mehr kannst du dazu eigentlich jetzt erstmal nicht sagen, oder? Nee. Ja, da haben wir noch Fragen. Wirklich schwere Frage. Also wir haben natürlich jetzt großartig beworben, dass wir jede Frage beantworten können. Naja, wir haben sie ja beantwortet. Ich habe gesagt, die WWE wird in 10 Jahren definitiv nicht schlechter dastehen als jetzt. Das glaube ich einfach nicht. Also das glaube ich schon. Dass sie schlechter dastehen als jetzt? Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich nicht. Ich bin der Meinung, dass sich immer wieder neue Türen öffnen werden für die WWE, wenn jetzt die letzten von dann sind Triple H, Shawn Michaels ist ja schon weg, der Undertaker, wenn einfach jetzt wirklich Platz da ist für neue Leute, wenn du dann einfach neue Leute bringen musst und in 10 Jahren wird definitiv ein Undertaker oder ein Triple H kein Five-Star-Match mehr bei WrestleMania bestreiten. Da musst du halt einfach mit neuen Leuten arbeiten und da hat man gute Leute am Start und wenn die dann einfach die Möglichkeiten bekommen, sich da die Hörner abzustoßen und dann später wichtige Storylines zu bekommen, dann bin ich mir sicher, wird das funktionieren. Aber wie gesagt, das ist Hokuspokus. Man weiß es hundertprozentig natürlich nicht. Da gebe ich dir recht. Chris, wir haben noch mehr Fragen. Bist du noch nicht fertig? Wow. Der Herbert hat gefragt, also ihm ist aufgefallen, dass ich häufiger mal Themen anspreche, die auch Brian Alvarez und Dave Meltzer ansprechen. Und ob ich deren Podcast höre, kann ich hier ganz klar mit Ja beantworten. Und zwar jeden einzelnen Podcast von den beiden höre ich mir an. Beziehungsweise mehr von Brian Alvarez. Dave Meltzer hat ja nur den, hat zwar noch andere, aber ich höre nur den von Figure 4 Online. Und natürlich greife ich da Themen auf, die beiden einfach auch besprechen. Das liegt natürlich daran, dass die viel mehr Insider-Informationen haben und immer wieder so ein paar Tipps geben. Und ja, dann binde ich das hier mit in der Sendung ein. Wer damit ein Problem hat, kann ja dann einfach nur die beiden hören. So, und dann stört es denen gar nicht, dass ich ähnliche Themen manchmal hervorbringe. Aber nur weil die darüber sprechen, heißt es ja nicht, dass wir nicht darüber sprechen dürfen. Hat aber der Herbert auch nicht so gemeint. Aber er hat es, ja genau, wollte ich gerade sagen, er hat es ja, glaube ich, auch nicht böse gemeint. Nee, hat er nicht, aber ich habe schon mal Mails bekommen, die das dann böse gemeint haben. Deswegen, den haue ich natürlich aufs Maul, ist klar. Dann hat Nana geschrieben, muss ich mal ganz kurz hier mal durchgucken, was der... Okay, jetzt kommt seine Frage. Ich habe noch eine Frage. Glaubt, da ging es darum... Erinnerst dich mit Sicherheit, wir hatten ja zusammen eine Reality-Check-Ausgabe gemacht, wo wir so ein bisschen diskutiert haben, die Geschichte mit, ob John Cena The Rock ohne Titel in Main Event stehen dürfen, ob der WWE-Titel allgemein nicht, oder allgemein immer in einem Main Event stehen müsste. Kannst du dich noch erinnern, Chris? Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Für alle, die sich nicht erinnert haben, die können dann die Folge nochmal runterladen und nachhören. Und jetzt hat der Nana da nochmal eine Nachfrage gehabt und hat uns gefragt, glaubt ihr, dass Cena vor WrestleMania noch einmal den Titel gewinnt? Und wenn ja, wird er vielleicht um den Titel gegen The Rock antreten und Lesnar trifft auf den Undertaker? Die WWE ist, wie man hört, jetzt, weil sie die Buy-Rates gesehen haben, sehr scharf darauf, doch Cena Rock 2 zu bringen. Ja, und weil Brock Lesnar weiß man ja noch nicht, wo die Reise hingeht. Also da muss man ja erstmal abwarten, ob der dann wirklich durchzieht. Ja, hier oben ist der Papa. Wir sind mitten in der Sendung. Was? Mein Kind kam gerade nach Hause. Ja. Und wenn du Rocks Cena 2 machen willst, dann muss da natürlich auch der WWE-Titel involviert sein, weil wie kannst du es sonst toppen? Und ich glaube auch, dass... Oh, das ist natürlich hart, ne? Dass Cena dann als Champion ins Rennen gehen wird bei WrestleMania 29 und The Rock dann verlieren müsste. Das ist natürlich die Frage. Glaubt ihr, hat er gesagt, dass John Cena... Dann wäre ja auch der Traum geplatzt von Rocky, ne? 29, ja, den Titel nochmal gewinnt. Ich gehe davon aus, weil John Cena eigentlich jedes Jahr mindestens einmal den Titel gewinnt. Ja. Ob er jetzt unbedingt gegen The Rock antritt als Champion, weiß ich nicht. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, The Rock den Titel irgendwie zu geben vorher. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie da ein Vertragsstatus ist von The Rock, aber vorher mal antreten wird und dann John Cena ihn den Titel, weißt du, sozusagen, dass John Cena dann seine Revanche bekommt für Miami. Mhm. Weil du kannst ja eigentlich John Cena dann nicht nochmal gegen The Rock verlieren lassen. Nee, das wird auch nicht passieren. Also, wenn sie es so machen, also ich glaube immer noch, dass es Brock Lesnar gegen The Rock geben wird, mit um den WWE-Titel. Aber wenn sie Cena Rock machen, dann wird The Rock, denke ich mal, als Champion zu WrestleMania fahren. Und der wird's dann halt irgendwie bei Survivor Series gegen Chris Jericho gewinnen oder so. Oder was ich auch neulich gehört habe, was eine schöne Überlegung ist, ob man vielleicht, ist jetzt mal egal, wer das bekommt, wer dann Titel, oder nee, eigentlich ist es nicht egal, dass man Brock Lesnar den WWE-Titel gibt zum Beispiel oder den World Heavyweight-Titel und Chris und The Rock den anderen Titel und dass es dann ein Unification-Match geben könnte. Denn dieses Unification-Match spuckt ja jetzt schon seit Jahren in den Köpfen der WWE-Offiziellen rum. Und wenn du es mal machen willst, dann wären die zwei doch eigentlich prädestiniert dafür. Brock Lesnar gegen The Rock um den WWE- bzw. The World Heavyweight-Titel Unification-Match, das wäre doch eigentlich ein Traum. Das wäre ein Traum, wird nicht passieren. Ja, vielleicht ein... Abfall. Ich glaube nicht, dass sie Unificaten werden. Ich würde es mir wünschen, weil ich bin ja nicht so ein Fan von zwei... Weltschwergewichtstitel in einer Company, deswegen würde ich es schön finden. Dann haben wir noch eine Dame gehabt, die uns geschrieben hat. Wir haben weibliche Zuhörer ausschließlich eigentlich, die mit männlichen Namen schreiben, die schämen sich nur. Und zwar hat uns die Sarah geschrieben, die hat geschrieben, hallo Chris, Tobi und Ricky, ich höre euch jetzt seit 2 Wochen, also das hat sie letzte Woche geschrieben, dann hört sie uns jetzt schon seit 3 Wochen, unfassbar. Ab der 4. Woche gibt es eine Folge gratis übrigens und war völlig überrascht, wie viele Folgen es schon von Cult of Personality gibt. Muss ich nachholen, hat sie geschrieben. Ich schreibe euch, weil ich eine Frage habe. Was haltet ihr von der aktuellen Divas Division? Hm. Will die Sarah wissen. Chris, das ist eine schwere Frage, die überlasse ich dir. Optisch, muss ich sagen, ist die aktuelle Divas Division stark. Optisch sprechen wir dann am Freitag darüber. Bin ich auch dabei, muss man nochmal pluggen. Ne? Chris ist mit dabei, am Freitag bei der Tobi und Ricky Show. Top, technisch 21 vom Uhr Wrestling live. Her ist sie, glaube ich, besser als ihr Ruf ist. Ich meine, du hast in Anführungsstrichen eine Karma, die klasse ist. Du hast eine Beth Phoenix, die absolut klasse ist. Die Bella-Zwillinge sind auch große. Okay. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Knockouts-Division, da hast du natürlich schon, wenn es da irgendwie so ein Tournament geben würde, TNA gegen WWE, hättest du eigentlich keine Chance, weil du hast bei TNA echt so viele klasse Frauen am Start und auch diese Rosita und so, die können alle was, ne? Ist schon richtig, aber ich glaube, das Manko an der ganzen Sache ist, dass die WWE ihren Mädels zu wenig Zeit gibt. Also, ja, das ich vermute mal, ich habe jetzt bei NXT ja das Match Maxine gegen Caitlyn gab's da, ne? Grauenhaft. Ja, die wirken halt auch keine Hausshow. Also selbst bei den Hausshows ja, dürfen die nicht herkommen, ist richtig. Ja, und das ist denke ich mal ein Problem, wobei natürlich die WWE auch nicht so scharf ist, gute Wrestlerinnen einzusetzen, denn man hat zum Beispiel mit Sophia Cortis, das war die von Tough Enough, die Blonde, die zum Schluss wegen einer Verletzung raus musste. Hast du es angeguckt, Tough Enough? Ja, habe ich angeguckt. Die ist ziemlich unter gut. Vertrag, ne? Die ist bei FCW, kommt nicht, sag ich mal, darüber hinaus, die ist aber gut. Dann ist natürlich hervorragend Naomi damals gewesen bei NXT, die ist großartig, die darf halt tanzen bei Brutus Clay. Und also die WWE. Also wenn du von FCW sprichst, dann muss man auch ganz klar Rachel Diaz erwähnen, die Tochter von Eddie und Vicky Guerrero, da hab ich die aber einfach einen klasse Job macht. Völlig unterschiedliche Meldungen gehört, nämlich, dass es nicht so gut sein soll, was die abliefert, aber ich kann es nicht sagen, ich habe noch nichts angeguckt, was FCW angeht. Das interessiert mich einfach nicht. Also da kann ich mir keine Meinung bilden. Kann ich nur sagen, was ich gehört habe. Ah, okay. Ja gut, also Divas Division insgesamt, sage ich mal so, wird bei der WWE, so wie sie dargestellt wird, ist es halt völlig für den Arsch. Also, das ist eine Fleischbeschau, ne? Ja, und hat man ja auch bei euch bei der Hausshow Penetration gesehen, dass dass Tobi da völlig ausgemarkt ist, als Beth Phoenix hinkam. Ja, wir waren im siebten Himmel sozusagen. Mhm. Ja, also insgesamt. Bei Beth Phoenix ist aber auch mal Nippelwetter, ne? Was? Ey, das ist ja Wahnsinn, dass du das ja aufbringst. Ich wollte es nämlich genau das. Also bei Beth Phoenix ist tatsächlich so, dass die tatsächlich Traktorventile offensichtlich da unter dem Ding trägt. Weil das ist wirklich manchmal beeindruckend, was sich da zusätzlich zur Wölbung noch erhebt. Was sich da abspielt, ne? Ist beeindruckend. Und ich gehe ja davon aus, dass die einen Tittenhalter anhat. Also deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die da unten rumfreien. Der durchschlägt jede Barriere. Unfassbar. Der Nippel. Also sieht schon gut aus. Okay. Aber sie hat ja bei uns nicht so gut abgeschnitten bei unserer Fleischbeschau übrigens. Die haben wir ja schon bewertet, Chris, weißt du ja natürlich. Ja, weiß ich, ja. Soll ich dir mal sagen, welcher Platz? 7-8. Und zwar beide, wegen den Brüsten. Sag du mal, welchen Platz ist sie denn? Ich schau gerade, es dauert halt manchmal ein bisschen länger. Platz 6 ist sie von den ersten 10 Mädels geworden mit 96 Punkten. Platz 1 übrigens Brie Bella mit 115 Punkten. Kann ich noch was anderes sagen, wenn es um Weiber geht? Ich habe mir heute den Podcast angehört von Colt Cabana. Interview mit ODB lohnt sich auf jeden Fall. Leute, Ja. Runterladen bei iTunes ist sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir eigentlich durch mit den Fragen. Wenn ihr Fragen habt, habe ich, glaube ich, schon erklärt. Facebook einfach, am besten schickt ihr es wirklich uns per Mail, codeofpersonalitypodcast@gmail.com oder ihr schreibt es in die Kommentare oder ins Cyborg. Das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit. Bei Facebook ist halt immer das Problem, dass es dann so wegrutscht nach unten. Also die allereinfachste ist einfach, einen Kommentar zu schreiben. Lasst euch nicht abschrecken von den Sachen, die man unten erstmal eintippen muss. Das ist alles ganz unproblematisch. Die E-Mail-Adresse muss auch nicht stimmen, ne? Nee, muss nicht stimmen. Ihr müsst nur einmal euren Namen und von mir aus eine gefakte E-Mail-Adresse angeben. Das ist halt einfach bei diesem WordPress-Rotz so, muss man halt machen. Und dann müsst ihr euch natürlich die gefakte E-Mail-Adresse noch merken. Und das müsst ihr nur einmal, muss ich dann den Kommentar freischalten. Danach könnt ihr ohne Freischaltung ständig kommentieren. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn da noch ein paar Fragen reinkommen, weil es macht wirklich Spaß. Wir haben hier nochmal 20 Minuten damit gefüllt. Und es macht halt, das gibt immer mal wieder so neue Anregungen, mehr oder weniger. Kommen wir zum letzten Thema. Ich hoffe, du hast sonst kein weiteres, das ich jetzt übergangen habe. Nein. Super. Und zwar MVP der Woche müssen wir auflesen, nicht lesen, sondern lösen, der letzte Woche MVP der Woche geworden ist. Zur Auswahl standen Dusty Rhodes, vorgeschlagen von dir, und Rosa Mendes, ebenfalls vorgeschlagen von dir. Von mir wurde vorgeschlagen Rowdy, Piper und Brock Lesnar. Brock Lesnar und Dusty Rhodes sind es nicht geworden. Es war noch nicht mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rowdy, Piper und Rosa Mendes, sondern Rosa Mendes ist unsere zweite MVP der Woche geworden. Juhu! Die Guse Rosa hat es geschafft. Dein Vorschlag in diesem Fall. Damit steht es 1-1, ne? Ach, machen wir das so, ja? Weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall können wir mal festhalten, diese gute Dame hat gewonnen. Kommen wir zu unseren nächsten Vorschlägen. würde ich mal sagen, oder? Chris, hast du dir Gedanken gemacht? Ja, ich habe ihn dir doch auch schon geschrieben. Was waren das jetzt nochmal? Ja. Also ich kann erst mal sagen, dass ich weißt du es noch? Jetzt mal ohne Scheiße. Bei SmackDown hast du Daniel Bryan gesagt. Dann nehme ich den auch. Dann nimmst du bei SmackDown Daniel Bryan. Ich habe mir überlegt, Daniel Bryan oder die Usos. Weil ich die Usos eigentlich gut finde. Und ja, jetzt hast du ja schon Daniel Bryan genommen. Deswegen nehme ich auch die Usos. Das sind meine SmackDown-Leute. Heute bei Raw, hast du dir da schon jemand ausgesucht? Sag du mal zuerst. Ich habe drei Leute zur Auswahl für mich. Edge, einfach weil er da war. Ja. Chris Jericho und Brock Lesnar. Ich hätte Edge gesagt. Dann nimmst du Edge. Und ich muss mich jetzt entscheiden zwischen Chris Jericho und Brock Lesnar. Nimm doch zum dritten Mal hintereinander Brock Lesnar. Ich bin wirklich drauf und dran, weil wenn wir wirklich danach gehen, wer hat sein Geld an diesen Abend verdient? Also was Brock Lesnar da einfach abzieht, ist halt einfach mal so outstanding. Ich hätte halt gern Chris Jericho und Brock Lesnar, aber so geht's halt nicht. Ist ja kein Wunschkonzert. Deswegen, ich entscheide mich tatsächlich wieder für Brock Lesnar. Das dritte Mal in Folge, dass ich Brock Lesnar vorschlage für den MVP der Woche. Und nächste Woche Dienstag wählen wir ja dann schon den MVP des Monats. Oh. Ist ja der 1. Mai dann, nicht Und dann wahr? Wählen wir auch den MVP bei Extreme Rules, ne? Den kommt auch noch dazu, mein Gott. Oh, da kommt alles noch dazu. Es werden ja logistische Probleme auf mich zukommen, das dann auf der Webseite auch dementsprechend zu platzieren. Ja. Den Podcast, kann ich euch versprechen, wird erst später hochgeladen werden. Ich bin jetzt nämlich für mein Kind zuständig und werde mich mit dem jetzt lieber beschäftigen, als mit Podcasting. Was ja die Podcast-Hörer auch sehr interessiert. Ne? Ja, klar, kann man der Sache an der Stelle mal anbringen. Und hört ihr eigentlich die lustige Musik im Hintergrund, Chris? Nein. Ah, herrlich, hört man bestimmt im Podcast. Wir hören uns wieder. Oh, jetzt wird's doch noch mal lange. Also dann lasse ich mir doch noch kurz Zeit. Am Freitag gibt's die Tobi und Ricky Show ab 21 Uhr mit Tobi, mit Ricky, mit Chris und mit unserem Special Guest, letztes oder vor zwei Sendungen schon mal angekündigt. Da stellt sich schon wieder so ein bisschen ein Problem ein, habe ich das Gefühl. Er ist nicht der Zuverlässigste, deswegen will ich den jetzt hier gar nicht groß ankündigen. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, wir haben viel, viel vor. Ich kann mal ganz genau sagen, was, nämlich die Divas bewerten, wäre zum Beispiel ein so ein Punkt, den wir ja heute schon mehrfach angesprochen haben. Und dann haben wir auch noch Greatest oder euer Traum-Pay-Per-View 2. Den werden wir auch wieder kreieren. Wir haben Traum-Pay-Per-View 1 vor einem halben Jahr oder so haben wir mal gemacht. Wer das noch nicht gehört hat, kann das tun. Das ist die Folge 7, die sich da Dieter nennt. Tobi und Ricky Show Dieter könnt ihr nochmal downloaden. Da haben wir den ersten Pay-Per-View unseres Traumes erstellt und werden daran anknüpfen. Also das wird mit Sicherheit ganz interessant. Was haben wir sonst noch? Kann ich das noch? Achso, natürlich die Verlosung. Wir haben ja 100 Follower jetzt bei Facebook erreicht gehabt und da wollten wir ja dann ein Abo verlosen für Wrestling Horizon. Das wird passieren und zwar werden wir das dann live auch aufzeichnen, nicht nur per Ton, sondern auch per Video und dann auf Facebook veröffentlichen. Ist ja ganz klar. Und dann gehen wir einem Mysterium nach. Der Tobi hat ja in der letzten Tobi und Ricky Show aufgedeckt, dass der Undertaker eigentlich gar keine Streak haben dürfte. Das klären wir auf. Dazu kann ich noch nicht mehr sagen. Dann noch einen kleinen Tipp hier, es wird den Nachäffchen-Anruf geben, also auf den freue ich mich schon ganz besonders. Was? Ja, das wird lustig, der Nachäffchen-Anruf. Dann geht's weiter, also das findet am Freitag um 21 Uhr statt, dann geht's weiter am Samstag um 15 Uhr. Samstag um 15 Uhr wird jemand zu Gast sein, auf den freue ich mich ganz besonders, Andy Dice von The Voice vs. The Brain. Mit ihm werde ich zusammen über UFC 145 sprechen, über die ganze Alistair Overeem-Geschichte, der hat ja heute seine große Anhörung. Bin ich mal gespannt, was da noch rauskommt. Das werden wir alles besprechen. Ab 15 Uhr. Wurde nicht irgendwer ausgetauscht in irgendeinem Main Event? Du hast es absolut richtig erfasst. Das ist gerade dieser Alistair Overeem. Der ist eine sehr interessante Geschichte. Zum Beispiel. Ich blicke durch, ne? Er hat deutlich zu hohen Testosteronwert, aber nicht, dass er etwa zugibt, ja, Mensch, ich habe hier mal gedopt oder beziehungsweise verbotene Substanzen zu mir genommen. Nein, er hat zuerst gesagt, ich habe einfach eine Krankheit und die verursacht, dass ich Testosterontherapien bräuchte. Was interessant war, im November, Dezember letzten Jahres, als man ihn auch getestet hat, hat er diese Krankheit noch nicht gehabt. Also er hat sich praktisch innerhalb dieser 4 Monate zu einem schwerkranken Mann entwickelt, hat dann gemerkt, dass das nicht ganz glaubwürdig ist, kam dann mit der nächsten Story, er hätte Erektionsprobleme und musste eine Viagra-ähnliche Tablette nehmen, die dazu geführt hat, dass er zu hohen Testosteron hat. Er hat die andere Geschichte, also gedroppt und sagt jetzt, ja. Ich kann mal hoch, oder ja, wie? Und jetzt gibt's sogar noch eine dritte Geschichte, aber die kenne ich noch nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt noch, also dass er jetzt gemerkt hat, ah, das mit dieser Erektionsschwäche, das glauben sie mir auch nicht, weil da müsste es ja schon in anderen Sportarten ähnliche Fälle geben. Also manchmal ist es in dem Moment einfach besser, mal die Fresse zu halten, hat man das Gefühl, bei Alistair Overeem. Ja. Darüber wird es auf jeden Fall gehen bei Reality Check, diesmal schon am Samstag um 15 Uhr, also nicht Sonntag, Samstag 15 Uhr mit Andy Dice von The Voice vs. The Brain. Dann geht's weiter am Sonntag, die berühmt-berüchtigte Countdown-Show, das erfolgreichste Format in der Cult of Personality-Familie. Wir hoffen natürlich, dass er wieder zahlreich anruft, nicht zuletzt, dass auch der Chris mit in der Sendung ist. Los geht's um 21 Uhr bis 23 Uhr, vielleicht auch ein bisschen länger, schauen wir mal. Werden wir mit euch über alles, was es so ringsherum um Extreme Rules zu berichten gibt, werden wir mit euch drüber reden und euch auf den letzten Stand bringen, die Tipps abgeben etc. pp. Dann geht's weiter. Moment mal ganz kurz. Was ist denn da unten los? Ich bin doch gleich fertig. Dann geht's weiter am Dienstag. Da gibt's gleich zwei Shows mit uns. Einmal natürlich wie immer Talk of Personality um 17 Uhr und dann gegen späterer Stunde, ich weiß nicht, ab wann die das dann veröffentlichen, bei The Voice vs. The Brain, Roundtable zu Extreme Rules. Was sagt uns das, Chris? Es wird eine kurze Nacht. Innerhalb von 7 Tagen könnt ihr Cult of Personality 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal hören, wenn das kein Service ist an den Hörer. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Das ist Wahnsinn, oder? In 7 Tagen, 6 Mal Cult of Personality ist unglaublich. Und es eine passiert Show, jetzt genau das, wovon ich eigentlich weg wollte. Eine Show besser als die andere. So, dann noch ganz kurz zuletzt, falls ihr uns aus Versehen gehört habt, cultofpersonality.de, das ist unsere Seite. Ich sag's nochmal, weil ich mich gerade verhaspelt habe. cultofpersonality.de, das ist unsere Seite. Auf Twitter könnt ihr uns folgen unter twitter.com/copersonality. Bei Facebook findet ihr uns unter facebook.com/cultofpersonality.de. Bei iTunes müsst ihr uns schön bewerten. E-Mails an cultofpersonalitypodcast@gmail.com. Wenn ihr bei der Klassenfahrt mitmachen wollt, wenn ihr nicht wisst, was es ist, cultofpersonality.de/Klassenfahrt. Und wenn ihr Fragen habt, klassenfahrt2013@gmail.com. Das war's, Chris. Ich bedanke mich recht herzlich für diese schöne Sendung. Wünsche dir noch einen schönen Dienstag, Fußballabend. Drücke morgen die Daumen für die Bayern und wir hören uns am Freitag. Wir hören uns Freitag. Bis dann. Tschüssi.